Am 20. April diesen Jahres berichtete die Nordwestzeitung über einen Iran-Besuch des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil folgendes. Zitat. Stimmte Weil seinem Gesprächspartner bei der Analyse des Terrorproblems im Nahen Osten und weltweit noch zu, waren damit die Gemeinsamkeiten erschöpft. Rafsanjani sprach nun nämlich ein Thema an, das man durchaus als Affront gegenüber einem Gast aus Deutschland verstehen konnte. Israel. Dabei verlor sich der Ex-Präsident in eben jenen antisemitischen Klischees, die dem Iran in der Welt so schwer geschadet haben. Nach seiner Lesart hätten vor dem Zweiten Weltkrieg die Zionisten Europa mit Geld und Medien unsicher gemacht. Deutschland habe sich rächen wollen und diese Leute nach Palästina geschickt, wo dann der Staat Israel entstand. Auf die Intervention Weils, Deutschland bekenne sich zu seiner Schuld an der Vernichtung der europäischen Juden und sehe sich hier in einer ganz besonderen Verantwortung, legte Rafsanjani noch einmal nach. Vielleicht seien ja 6 Millionen Juden umgekommen, das sei jedoch nichts im Vergleich zu den 20 Millionen Toten und 8 Millionen Vertriebenen nach der Gründung Israels. Diese durch nichts fundierten, offenkundig erlogenen Zahlen ließ der niedersächsische Ministerpräsident nicht unwidersprochen. Er empfinde als Deutscher tiefe Scham wegen des Holocaust und sehe im Übrigen eine Zwei-Staaten-Lösung als einzige Chance für die Lösung des Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern. Israel müsse man als Realität anerkennen. Was so warmherzig begann, endete daraufhin abrupt. Rafsanjani beendete das Gespräch mit starrem Gesicht unmittelbar, wenn auch unter Beachtung der gebotenen Höflichkeit. Zitat Ende. Man kann wahrlich nicht behaupten, der Iran gebe sich auch unter dem bärtigen Hoffnungsträger mit Herz, so die Taz über Rouhani, nicht die allergrößte Mühe, um als der Schurkenstaat wahrgenommen zu werden, der er ist. Jedoch. Umso höher die Zahl der Hinrichtungen, umso dreister die Leugnung des Holocaust und die antisemitische Verhöhnung der Opfer, umso aggressiver die Dämonisierung sowie die geäußerten Vernichtungsabsichten gegenüber Israel und umso offensichtlicher das Ausmaß der Beteiligung an den Massenmorden, vor allem in Syrien, desto rücksichtsvoller, höflicher und optimistischer fällt der Ton gegenüber dem Iran bei den westlichen Regierungen und zahlreichen Medien aus. Die kultursensible Demut, die man etwa beim Staatsbesuch Rouhanis in Rom, als man die nackten antiken Statuen verhüllen ließ, an den Tag legte und die sich auch im obligatorischen Kopftuch, das selbst die höchste Repräsentantin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, in Teheran regelmäßig brav anlegt, reflektiert, steht dafür beispielhaft. Dass dieser ach so respektvolle Kulturhumbug zwar in der Frage des Rotweins beim geplanten iranischen Staatsbesuch in Frankreich rasch an sein verdientes Ende kam, ist zwar durchaus sympathisch, täuscht aber letztlich bloß darüber hinweg, dass solch kerniger Symbolpolitik rein gar nichts politisch Relevantes folgt. Im Gegenteil. Nicht erst seit dem Abschluss des Wiener Iran-Deals, dem sogenannten Joint Comprehensive Plan of Action, den die 5 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und Deutschland mit dem Iran im Sommer letzten Jahres ausgehandelt haben und den der deutsche Außenminister Steinmeier kurz darauf ganz feierlich, versöhnungsbesoffen, gemeinsam mit dem israelkritischen Dirigenten Daniel Barenboim in Teheran begehen wollte, woraus natürlich nichts wurde, scheint man im Westen zunehmend den Lügen zu glauben, die man selbst in die Welt setzt. Dass nämlich der Iran das Zeug zu einem strategischen Sicherheitspartner in einer volatilen Weltregion habe, dass er eine nützliche Rolle im Kampf gegen den IS spiele, dass ihm an der so sehr erhofften Stabilität gelegen sei und dass sich mit der wirtschaftlichen Wiederannäherung bald auch eine automatische Mäßigung gegenüber Israel, dessen Sicherheit nach einem schlechten Scherz der Kanzlerin Teil der deutschen Staatsperson sei, ja, dass mit dem Deal generell eine Öffnung des Landes, eine Stärkung der moderaten Reformer, kurzum eine Normalisierung einhergehen werde. Derartige, gegen jeden Einspruch abgedichtete kollektive Wunschproduktionen verraten vor allem eins. Nicht die kritische Bestandsaufnahme der politischen Wirklichkeit, sondern die, Zitat, neurotische Währung, das heißt nur das Intensivgedachte, mit Affekt Vorgestellte, dessen Übereinstimmung mit der Realität nebensächlich ist, Zitat Ende, leitet, Nicht nur die deutsche, sondern inzwischen die gesamte westliche Außenpolitik. Warum und wie es dazu kommen konnte, was diese politische Haltung in der Konsequenz für den Nahen Osten, für Israel, aber auch für den Westen bedeutet, soll Gegenstand der Diskussion des heutigen Abends sein, zu der wir Stefan Kriegert zu meiner Rechten und Micha Brumlik zu meiner Linken als Diskutanten begrüßen dürfen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Stefan Kriegert, der gleich auch den Anfang machen wird, ist zurzeit Gastprofessor am Moses Mendelssohn Zentrum für jüdische Studien in Potsdam und wissenschaftlicher Direktor der deutsch-österreichischen NGO Stop the Bomb, die sich zum Ziel gesetzt hat, über das iranische Nuklearwaffenprogramm aufzuklären, um dieses zu verhindern. Er hat zwei Sammelbände über den Iran herausgebracht, zahlreiche Artikel zu diesem Themenkomplex veröffentlicht und bereits in seiner Dissertation aus dem Jahr 2007 die sogenannte Wertkritik, also die Kritik der politischen Ökonomie und die Kritik des Antisemitismus, aufschlussreich miteinander verbunden. Micha Brumlik war bis 2013 Professor für Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und eben dort eine Zeit lang auch Leiter des Fritz-Bauer-Instituts zur Erforschung und Dokumentation des Holocaust. Zurzeit hat er die Franz-Rosenzweig-Gastprofessur in Kassel inne und hat zahlreiche Bücher unter anderem zur Psychoanalyse, zum Antisemitismus sowie zu Israel bzw. zur Kritik des Zionismus, so ein Buchtitel aus dem Jahr 2007, veröffentlicht. Eine Kritik, die mitunter auch heute Abend ein Stein des Anstoßes sein wird, nehme ich an. Zunächst möchte ich jetzt auch Stefan Kriegert das Wort erteilen. Hatte ich gesagt, ich freue mich auf eine gute Veranstaltung. Soll ich da hingehen? Oder? Das kannst du dir auswählen jetzt. Also, das machen wir jetzt. Ja. Ich mag das Mikro nicht halten. Okay. Ja, schönen guten Abend. Ich stelle mich da hin, da muss ich kein Mikrofon festhalten. Was ich versuchen werde in den ersten 20 Minuten als Einstieg, ist Folgendes. Ich will zu zwei Punkten, die auch in der Einleitung freundlicherweise schon angerissen wurden, noch ein paar weitere Ausführungen präsentieren. Ich will in erster Linie zwei Einsprüche formulieren gegen die Art und Weise, wie vor allem in der deutschsprachigen Diskussion über den Iran halt diskutiert wird. Das eine bezieht sich genau auf diese Einschätzung, die dort mit dem schönen Hatz-Zitat, das ich sonst immer bringe, bereits angerissen wurde. Ich möchte nämlich einen Einspruch gegen diese geradezu wahnsinnige Vorstellung formulieren, dass Hassan Rouhani ein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz wäre. Das werde ich versuchen, relativ kurz zu gestalten. Und dann würde ich gern etwas ausführlicher unmittelbar zu dem Wiener Abkommen sprechen. Denn unter anderem ist die deutschsprachige Iran-Diskussion ja dadurch charakterisiert, dass die meisten Leute das Ding gar nicht wirklich kennen. Dass es also ein weitgehendes Unwissen darüber gibt, was steht nun eigentlich in diesem Abkommen tatsächlich drin. Es wurde ja von den Befürwortern dieses Atomabkommens ausgesprochen positiv dargestellt und es wurde so getan, als wenn jetzt eigentlich dieses ganze Problem mit dem iranischen Regime und insbesondere mit dem iranischen Atomprogramm ad acta gelegt sei und man quasi über andere Dinge reden könne. Ich werde in diesen ersten 20 Minuten so gut wie gar nichts zu den Positionen von Micha Brumlik sagen. Wir haben im Vorfeld eh festgestellt, solange es um den Iran geht, ist es womöglich sogar zweifelhaft, das als ein Streitgespräch anzukündigen. Aus unseren bisherigen Diskussionen der letzten Jahre wissen wir eigentlich, dass solange es tatsächlich um das iranische Regime geht, es wahrscheinlich gar nicht groß Streit geben wird. Aber wir werden es sicher hinbekommen, wenn wir das Thema dann etwas ausweiten und vielleicht noch über die Konsequenzen zum Beispiel für Israel zu reden, vielleicht nachher in der Diskussion doch noch einen Streit hinzubekommen, damit sich der Titel dieser Veranstaltung auch irgendwie bewahrheitet. Zunächst also meine zwei Einsprüche. In Bezug auf Rouhani muss man als erstes, denke ich, festhalten, dass dieser Mann ja nicht vom Himmel gefallen ist. Hassan Rouhani ist seit Jahrzehnten ein integraler Bestandteil dieses Regimes und hat als solcher nahezu alle wichtigen Entscheidungen, die dieses Regime in den letzten 35 Jahren gefällt hat, mitgetragen. Er hat immer wieder zentrale Positionen in diesem Regime inne gehabt, lange bevor er jetzt 2013 Präsident wurde. Er war eine Zeit lang Chefverhandler, durchaus auch für das Atomprogramm, hat in dieser Zeit große Erfolge für das iranische Regime verbuchen können. Er war noch deutlich früher. Ich greife dann nur einen Punkt raus, um deutlich zu machen, warum er eben kein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz ist. Er war Anfang der 90er Jahre der Chef, der Sekretär des obersten nationalen Sicherheitsrates im Iran. Und das ist schon deswegen von zentraler Bedeutung, weil in dieser Zeit, in diesem obersten nationalen Sicherheitsrat, dessen Chef quasi Rouhani war, die Entscheidungen einerseits für zahlreiche Terroranschläge, für Mordanschläge auf iranische Oppositionelle im Ausland gefällt wurden, unter anderem auch hier, auch in Berlin, wurden iranische Oppositionelle vom iranischen Regime ermordet. Die Entscheidung dazu ist in diesem Ausschuss, beziehungsweise in einem Unterausschuss, in dem ebenfalls Rouhani Mitglied war, Anfang der 90er Jahre gefallen. Und das Gleiche gilt für eines der schlimmsten Attentate, was das iranische Regime außerhalb des Irans durchgeführt hat. Das sogenannte Amir-Attentat, also ein Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires Anfang der 90er Jahre, bei dem über 80 Menschen ermordet wurden. Da könnte man jetzt sagen, das ist lange her, aber zum einen verweist das eben darauf, dass Rouhani durchaus eine lange Geschichte innerhalb dieses Regimes hat. Zum anderen, auch das ist in der Einleitung bereits angeklungen, dieses brutale Vorgehen gegenüber Oppositionellen, gegenüber Abweichern, auch im eigenen Land, also diesem Vorgehen sind zehntausende Menschen im Iran in den letzten 35 Jahren zum Opfer gefallen und Millionen wurden ins Exil getrieben, man muss sich diese Zahlen immer noch mal bewusst machen. Auch daran hat sich durch den Amtsantritt von Hassan Rouhani als Präsident nicht nur nichts geändert, sondern die Situation, die innenpolitische Situation im Iran, hat sich im Gefolge der Atomverhandlungen, die dann zu diesem Wiener Abkommen geführt haben, deutlich verschlechtert. Und das ist etwas, was einen eigentlich wundern muss, wenn man die deutschsprachigen Zeitungen liest, weil da, also dieses Taz-Zitat ist ja nur die Spitze des Eisbergs, es war weitgehender Konsens und ist bis heute weitgehender Konsens, Rouhani als Moderat, als womöglich sogar liberale Ausprägung des iranischen Regimes. Unter diesem sogenannten bärtigen Hoffnungsträger mit Herz werden deutlich mehr Menschen im Iran hingerichtet, als unter seinem Amtsvorgänger Mahmoud Ahmadinejad. Er ist also kein freundlicher Hoffnungsträger mit Herz, sondern, wie ich das formulieren würde, er ist das freundliche Gesicht des Terrors. Denn das Einzige, was ihn offensichtlich von seinem Vorgänger unterscheidet, ist, dass er permanent lächelt. Ja, er betreibt weitestgehend in allen entscheidenden Punkten eine ganz ähnliche Politik wie all seine Amtsvorgänger, aber er verkauft das besser mit einer zurückhaltenderen, etwas vorsichtigeren Rhetorik. Der nächste Punkt, wenn wir über das iranische Regime ist, wir müssen uns deutlich machen, es gibt natürlich unterschiedliche Fraktionen in diesem Regime. Die haben unterschiedliche Vorstellungen, auch hinsichtlich der Atomverhandlungen. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen des Wiener Abkommens, auch im Iran selber. Diese Fraktionen konkurrieren miteinander, die sind sich mitunter Spinnefeind. Aber keine dieser Fraktionen stellt die Grundlagen der Islamischen Republik Iran in Frage. Das heißt, diese unterschiedlichen Fraktionen, von der eine halt so quasi Rouhani Rafsanjani ist und eine andere die Ahmadinejad-Leute und noch eine andere die Larijani-Brüder und die Pastaran spielen eine Rolle und dann gibt es den komplizierten institutionellen Aufbau, wo die Institutionen quasi alle miteinander konkurrieren. Aber all diese miteinander konkurrierenden Fraktionen streiten in der Regel nicht darüber, was die inhaltlichen Ziele der Islamischen Republik sein sollen, sondern sie streiten darüber, wie man diese Ziele, über die man sich weitgehend einig ist, und ein Ziel ist die Vernichtung Israels, wie man die am besten durchsetzen kann. Dritter, letzter, kurzer Punkt, den man sich über den Charakter des Regimes bewusst machen muss, um dieses Atomabkommen richtig einschätzen zu können und die aktuelle Situation. Hassan Rouhani ist natürlich wichtig, er ist jetzt der Präsident, aber er ist bei weitem nicht der entscheidende Mann im Iran. Der entscheidende Mann im iranischen Regime ist der oberste geistliche Führer. Das ist heute Ali Khamenei, davor war es Khomeini. Das sind die Leute, die die wirkliche Politik im Iran bestimmen. Also selbst wenn diese Einschätzung stimmen sollte, und sie stimmt nicht, aber selbst wenn sie stimmen sollte, dass Rouhani für substanzielle Veränderungen, für eine wirkliche Neuausrichtung dieses Regimes stehen würde, würde er in kürzester Zeit an seine Grenzen stoßen. Innerhalb kürzester Zeit würde ihm der oberste geistliche Führer deutlich machen, wer im Iran das Sagen hat. Und das ist der oberste geistliche Führer. Er hat den Oberbefehl über die Streitkräfte. Er kontrolliert die Pastoran. Er kontrolliert große Teile der Wirtschaft. Es gibt keine einzige Entscheidung, die ohne Zustimmung sowohl innen- als auch außenpolitisch stattfindet, ohne dass Khamenei seinen Segen dazu gibt. Damit komme ich zu dem Abkommen selber. Zunächst zwei grundsätzliche Probleme mit solchen Abkommen bzw. mit den Verhandlungen, um die es da geht. Erstens, durch diese Verhandlungen wurde dem Regime Legitimität und Immunität verliehen. Eine Legitimität wurde diesem Regime verliehen, dadurch, dass man überhaupt auf internationaler Ebene mit ihm verhandelt. Und bereits das halte ich für ausgesprochen problematisch bzw. für einen Fehler, weil das halt nicht irgendein autoritäres Regime ist, sondern ein Regime, über dessen Charakter ich nachher gerne noch ein bisschen ausführlicher was sagen kann. Zusammengefasst ist es ein Regime, was für eine drakonische Anwendung der Scharia steht, Todesstrafe für Homosexuelle, die exekutiert wird, das eine am politischen revolutionären Islam orientierte Außenpolitik betreibt, das den Holocaust bis zum heutigen Tag leugnet. Ja, auch das ist nichts, was 2013 aufgehört hätte. Der oberste geistliche Führer praktiziert das bis heute. Und das bis zum heutigen Tag dem Staat Israel in aller Deutlichkeit mit der Vernichtung droht. Das heißt, diese Legitimität verleiht man diesem Regime und den Inhalten, für die dieses Regime steht, ob man es will oder nicht. Immunität bedeutet, dass wenn das iranische Regime heute den Holocaust leugnet, es so gut wie keine Kritik mehr daran gibt. Und das ist durchaus ein Wandel, wenn Sie sich an 2006 vielleicht noch erinnern können, gab es eine große Holocaust-Leugner-Konferenz in Teheran, vom Außenministerium organisiert. Da waren Leute vom Ku Klux Klan, deutsche und österreichische Neonazis, also das Who der Holocaust-Leugner-Szene. Das hat durchaus zu internationaler Kritik geführt. In den letzten Jahren gab es immer wieder solche Veranstaltungen und da war von den westlichen Politikern kein Sterbenswort darüber zu hören. Und das ist eins der Ergebnisse dieser Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Man wollte sich bloß nicht die ach so gute Stimmung bei den Verhandlungen in Genf, in Wien und in Lausanne kaputt machen und hat dann nicht mal mehr solche Dinge, die man vorher noch als rote Linie bezeichnet hat, überhaupt kritisiert. Jetzt könnte man natürlich sagen, jenseits von diesem grundsätzlichen Problem, vielleicht muss man das in Kauf nehmen. Also ich denke nicht, dass man das muss, aber es könnte ja die Position geben, dass man sagt, naja, man muss halt Realpolitik betreiben, das Atomprogramm ist das Entscheidende, lasst ihre Holocaust-Leugner-Konferenzen machen. Solange wir ein Abkommen zustande bekommen, mit dem das Problem des Atomprogramms verschwindet, könnte man es ja vielleicht trotzdem mal riskieren. Das Problem ist, dass das ursprüngliche Ziel durch dieses Wiener Abkommen nicht erreicht wurde. Das heißt, wenn Obama sich heute hinstellt als einer der Chefverkäufer dieses Deals, also denken Sie bitte immer, die europäischen Politiker da mit, die in der Regel eine ganz ähnliche Position vertreten, aber Obama war quasi der am werbewirksamsten versucht hat, dieses Abkommen zu verkaufen. Wenn er sagt, dass damit die Gefahren des iranischen Atomprogramms beseitigt sind, dann sagt er schlicht und einfach die Unwahrheit. Und das will ich versuchen, in aller Kürze an ein paar wenigen, teilweise etwas technischen Punkten vielleicht zu umreißen, woran das liegt. Was meine ich mit ursprünglichen Zielen? Es gab 2006 UN-Sicherheitsratsresolutionen, die unmissverständlich nicht die Einschränkung, nicht den partiellen Rückbau des Atomprogramms gefordert haben, sondern die komplette Einstellung, also die Abrüstung. Das heißt, da steht drin, es geht darum zum Beispiel, die Urananreicherung steht einfach einzustellen. Es geht darum, dass es keinerlei Möglichkeiten zur Plutoniumreduktion geben darf. Beide, das sind die beiden Wege zur Atombombe. Michael Brumley kennt das eh schon alles, was ich da erzähle. Das sind die beiden Punkte, die beiden Wege zur Atombombe, Plutoniumproduktion, Urananreicherung, beide Wege werden vom iranischen Regime bestritten. Und in beiden Punkten hat man sich jetzt in die Wiener Abkommen nicht an diese UN-Sicherheitsratsresolution gehalten. Das heißt, die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat haben ihre eigenen Beschlüsse schlicht und einfach sagen und klanglos aufgegeben, was weit über die Frage des Irans massive Bedeutung für die Weltpolitik hat. Denn natürlich wird dem Iran jetzt Urananreicherung erlaubt durch dieses Abkommen. Um das kurz zu machen, die Infrastruktur des iranischen Atomprogramms wird nicht abgerüstet durch dieses Programm, durch dieses Abkommen, sondern sie wird geradezu institutionalisiert, sie wird festgeschrieben für die nächsten Jahre, und zwar mit Zustimmung der Vetomächte im UN-Sicherheitsrat. Es wird keine einzige Zentrifuge verschrottet oder außer Landes gebracht, und es wird keine einzige Anlage des Atomprogramms wirklich geschlossen, also wirklich zerstört, abgerüstet. Sondern all diese Sachen bleiben bestehen. Es gibt in einigen Bereichen durchaus ernstzunehmende Auflagen, Einschränkungen. Ja. Aber das Problem ist, die können jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, weil die Infrastruktur als solche da ist. Und dafür gibt es einen Präzedenzfall, warum das ausgesprochen gefährlich ist, das so zu handhaben. Und das ist das nordkoreanische Atomprogramm. 1994 ist Bill Clinton stolz vor die Weltpresse getreten und hat ein historisches Abkommen verkündet mit dem nordkoreanischen Regime. hat gesagt, ja, nach 10 Verhandlungen, wo man mal wieder gesehen hat, die ganzen Kriegstreiber in Washington haben Unrecht, man kann auch mit einem Regime wie in Pyongyang, wenn man zäh und lange verhandelt, ein Abkommen machen. Und dadurch werden wir sie in die Völkergemeinschaft zurückholen und die Gefahr des nordkoreanischen Atomprogramms ist beseitigt. 12 Jahre später hat Nordkorea den ersten Atombombentest durchgeführt. Warum war das möglich? Weil man das nordkoreanische Atomprogramm nicht abgerüstet hat, sondern lediglich in einigen Bereichen eingeschränkt hat. Genau das Gleiche macht man jetzt mit dem Iran. Und, kleines Detail am Rande, die Person, die den Deal damals für Bill Clinton ausgehandelt hat, Wendy Sherman, war jetzt die Chefverhandlerin von Barack Obama bei den Verhandlungen mit dem iranischen Regime, eine ehemalige Sozialarbeiterin. Drei, vier kurze Punkte zu diesem Abkommen selber noch. Am Anfang hieß es, die possible military dimension müssen unbedingt geklärt werden. Dahinter versteckt sich die Frage, inwieweit hat das iranische Regime in der Vergangenheit an der Entwicklung nuklearer Zündköpfe gearbeitet, einer der entscheidenden Punkte bei einem Atomprogramm. Das ist in dem Abkommen nicht endgültig geregelt und mittlerweile sagt dann die Obama-Administration, ach, so genau müssen wir das gar nicht wissen, wir wissen eigentlich schon alles über die ehemaligen Nuklearaktivitäten. Sämtliche Geheimdienste der USA haben ihrem eigenen Präsidenten umgehend widersprochen. Haben gesagt, das stimmt nicht, wir wissen nicht alles darüber. Und selbst Leute wie David Albright, einer der international renommiertesten Atomwissenschaftler, der selber durchaus für so ein Abkommen mit dem iranischen Regime ist, also der nicht, wie ich sage, das ist prinzipiell falsch und problematisch und wahrscheinlich hat das katastrophale Folgen, sondern der sagt, Abkommen wäre schon okay, aber dann müsste man unter anderem über diese ehemaligen Nuklearaktivitäten ganz detailliert Bescheid wissen. Wenn das nicht der Fall ist, und jetzt ist das so, dass es nicht der Fall ist, kann man die Breakout-Time, also die Zeit, die das Regime dann bräuchte, innerhalb kürzester Zeit wirklich Nuklearwaffen zu entwickeln, nicht richtig einschätzen. Das ist jetzt der Fall. Nächster Punkt. Befürworter des Deals haben immer gesagt, es geht nicht um Vertrauen. Wir wissen, die Iraner haben gelogen, betrogen, Zeit geschunden und so weiter und so fort in den letzten 20 Jahren, sondern es geht um Kontrollen. Ja, das basiert auf Kontrolle und nicht auf Vertrauen. Und deswegen wurde immer gesagt, sowohl von Obama als auch von den europäischen Politikern, die Kontrollen müssen nach dem Prinzip jederzeit überall funktionieren. In dem Abkommen, was verabschiedet wurde, kann überhaupt keine Rede davon sein. Jederzeit überall. Es gibt zusätzliche Kontrollen bei jenen Einrichtungen, die der Iran selber als Teil des Atomprogramms deklariert hat. Aber gerade bei jenen heiklen Anlagen, wo der Iran sagt, nö, die haben gar nichts zu tun mit einem Atomprogramm. Zum Beispiel dem Militärkomplex in Parchim, wo die IAEO, also nicht irgendwie die US-Republikaner oder Netanyahu oder irgendwelche fiesen Ideologiekritiker, sondern die Internationale Atomenergieorganisation sagt, da haben allerhöchstwahrscheinlich die Tests für nukleare Sprengköpfe stattgefunden. Bei solchen Anlagen hat man dem Iran durch ein kompliziertes Verfahren 24 Tage eingeräumt, bevor nach Ankündigung dann von Kontrollen diese Kontrollen wirklich stattfinden. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es gewisse Zusatzabkommen zu dem Abkommen gibt, die darauf hinauslaufen, dass der Iran selber die Proben aus solchen Anlagen nehmen darf, die er dann der IAEO zur Verfügung stellt. Ein amerikanischer Journalist hat das sehr gut kommentiert, hat gesagt, das ist so, als wenn man Lance Armstrong selber die Blutproben nehmen lässt, die nachher zur Dopingkontrolle eingereicht werden. Weiterer Punkt, das Raketenprogramm. Der Iran hat sich lange geweigert, überhaupt das Raketenprogramm in die Verhandlungen mit reinzunehmen. Er hat gesagt, das hat ja überhaupt nichts mit dem Atomprogramm zu tun, was natürlich albern ist, weil sie entwickeln ballistische Raketen, die militärisch einfach nur Sinn machen, wenn man Nuklearsprengköpfe oben drauf schraubt, ja? Die ansonsten einfach keinerlei Funktion haben. Das kostet den Iran Milliarden, die Dinger zu entwickeln. Ganz am Schluss hat der Iran gemerkt, dass sie dermaßen viel vom Westen erreichen können, dass sie dann selber gesagt haben, wir wollen das Raketenprogramm doch drin haben und haben erreicht, dass die Rüstungsembargos, die natürlich bestehen gegenüber dem Iran, aus zahlreichen Gründen, auf die wir nachher in der Diskussion vielleicht eingehen können, dass selbst die jetzt aufgehoben werden sollen und dass das festgehalten wurde in dem Wiener Abkommen. Nach 5 Jahren werden die Rüstungseinschränkungen im konventionellen Bereich aufgehoben und nach 8 Jahren werden jetzt, so steht es in dem Abkommen, selbst die Beschränkungen für die ballistische Raketenrüstung aufgehoben. Das war, also wenn die nicht so abstinenzlerische Lustfeinde wären, hätten sie wahrscheinlich ein paar Champagnerflaschen geköpft, nachdem sie selbst das noch durchsetzen konnten. Das haben Khamenei und seine Berater vermutlich nicht für möglich gehalten, dass das so weit geht. Gleichzeitig warten sie natürlich nicht 8 Jahre. Vielleicht haben sie das verfolgt in der Presse. Vor wenigen Wochen hat der Iran in klarer Verletzung von UN-Sicherheitsratsbeschlüssen ballistische Raketen getestet. Und hat auch gleich noch, für alle, die immer noch nicht glauben, was der Inhalt dieses Regimes eigentlich ist, auf die Raketen gleich mal wieder draufgeschrieben, dass Israel vernichtet werden muss Und zwar nicht nur auf Persisch, sondern als ganz besonderes Service diesmal auch auf Hebräisch. Für die Kontrollen ein entscheidender Punkt. Am Anfang hat er mal gesagt, der Iran muss dann das Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag unterschreiben. Und dann hieß es, also am Anfang hat man gesagt, das ist ein zwingender Bestandteil des Abkommens. In dem Abkommen selber heißt das jetzt allerdings, dass der Iran sich bereit erklärt, vorläufig dieses Abkommen anzuwenden, was halt zusätzliche Kontrollen ermöglichen würde. Und nach 8 Jahren wird er sich um eine Ratifizierung, ich zitiere aus dem Abkommen, bemühen. Ja? Also keine Rede mehr von zwingender Bestandteil. Ich erspare Ihnen die anderen ganzen technischen Details hinsichtlich der Plutoniumrüstung, des Schwerwasserreaktors in Arak. Letzten Endes im Ergebnis bedeutet das, dass nach Auslaufen des Deals, also nach gewissen Zeit und unterschiedlich geregelt, unterschiedliche Zeitspannen, die Breakout-Time, also die Möglichkeit für eine kurze Zeit eine Nuklearwaffe zu bauen, und da zitiere ich jemanden, ich sage Ihnen gleich wen, dass diese Breakout-Time nahe Null liegen wird. Das ist wiederum kein Zitat von Benjamin Netanyahu oder von irgendeinem US-Republikaner, das ist ein Zitat von Barack Obama. Er selber, der diesen Deal so vorangebracht hat, ja, und für so großartig hält, sagt, nach Auslaufen dieses Deals ist die Breakout-Time des iranischen Regimes zur Nuklearwaffe nahe Null. Und deswegen hat das iranische Regime jetzt zahlreiche Möglichkeiten, der letzte Punkt, den ich kurz noch machen möchte. Es könnte einerseits einfach kleine Vertragsverletzungen begehen, auf die es sich in den letzten 20 Jahren schon spezialisiert hat, wo dann meistens die Gegenseite zurückschreckt, die irgendwie zu sanktionieren, weil man sagt, das ist ja nur eine kleine Verletzung, da will man nicht das große Ganze in Frage stellen. Kleine Vertragsverletzungen, die aber eine extrem große Wirkung haben können, vor allem über einen längeren Zeitraum, wenn man die alle zusammen hat. Die andere Möglichkeit, die ich fast für am realistischsten halte, ist, das Regime kann sich eine Zeit lang an dieses Abkommen halten. Die unglaublichen finanziellen Mittel, die es durch dieses Abkommen zur Verfügung gestellt bekommt, einkassieren. Also es werden allein jetzt bis zu 150 Milliarden Euro freigestellt, die bisher eingefroren waren, die das Regime unabhängig von neuen Geschäften zur Verfügung gestellt bekommt. Und es werden zahlreiche, durch die Aufhebung oder Teilaufhebung der Sanktionen, zahlreiche neue Geschäfte abgeschlossen. Zu einem gewissen Zeitpunkt kann das Regime selber entscheiden, so jetzt reicht's, ja, jetzt haben wir genug Kohle gemacht und jetzt setzen wir wieder darauf, unmittelbar voranzuschreiten bei der Entwicklung der Nuklearwaffen. Da sagen die Befürworter des Deals, da gibt es einen Snapback-Mechanismus. Also angeblich schnappen die Sanktionen dann wieder ein. Erstens, es ist vollkommen unrealistisch, was da stattfindet. Es hat fast 20 Jahre gedauert, um diese Sanktionsarchitektur zu errichten. Gegen massive Widerstände von Russland und China, aber auch von europäischen Ländern, vor allem von Deutschland und Österreich. Es ist völlig unrealistisch, innerhalb kürzester Zeit diese Sanktionen wieder einzusetzen. Selbst wenn das passiert, ist in dem Abkommen geregelt, dass alle Geschäfte, die von dem Deal bis zu dem Snapback getätigt wurden, von dem Snapback nicht betroffen sind. Das heißt, die ganzen Milliardengeschäfte, die Siemens jetzt wieder anstrebt, die die OMV, österreichischer Mineralölkonzern, jetzt wieder anstrebt, die werden von solchen eventuell zukünftigen neuen Sanktionen nicht betroffen sein. Und der dritte Punkt wäre, das iranische Regime kann auch einfach warten, bis die entsprechende Laufzeit dieses Deals ausläuft, könnte dann Breakout-Time bei nahe Null sein und quasi mit Zustimmung der internationalen Staatengemeinschaft Atomwaffen entwickeln und die Zeit bis dahin nutzen, das zu machen, was wir in den letzten Jahren im Schatten dieser Verhandlungen sowieso gemacht haben, nämlich seinen Revolutionsexport voranzutreiben. Das Regime hat in den letzten Jahren in mindestens 4 arabischen Ländern geradezu die Macht übernommen, kann man fast sagen. Die Revolutionswächter regieren heute quasi mit in Bagdad, in Damaskus, in Beirut und mittlerweile auch in Sana'a und nehmen mittlerweile bereits auch, so stand es kurzzeitig auf einer Website der Revolutionswächter, in Amman, also in Jordanien. Und daran sehen Sie vielleicht, was für eine unmittelbare Bedrohung für Israel von diesem Regime weiterhin ausgeht. Und zwar sogar unabhängig von dem Atomwaffenprogramm, aber natürlich immer das mitgedacht. Und deswegen versucht Israel, wie ich denke, vollkommen zu Recht darauf hinzuweisen, dass es irrsinnig ist, die Strategie zu betreiben, die der Westen mittlerweile betreibt, die in der Einleitung auch schon erwähnt wurde, nämlich ernsthaft die Islamische Republik als Partner im Kampf gegen den islamischen Terror gewinnen zu wollen. Ja, da wird der IS ausgespielt gegen die Islamische Republik und aus Gründen, die ich vielleicht nachher noch etwas erhellen kann, ist das eine verrückte Strategie. Israel und zwar nahezu alle maßgeblichen Kräfte in Israel, nicht nur die aktuelle Regierung, verweisen darauf, dass die unmittelbare Gefahr für Israel nach wie vor das iranische Regime und seine Verbündeten, also vor allem die Hezbollah und solche Gruppierungen sind. Und das gibt, um es nicht dazu sehr zu überziehen, meiner Meinung nach also haufenweise zusätzliche Gründe für eine deutliche Solidarisierung mit Israel im Abwehrkampf gegenüber den unterschiedlichen Spielarten des Islamismus, also sowohl den sunnitischen, aber insbesondere auch dem schiitischen. Und ich denke, es gibt überhaupt keine guten Gründe, angesichts dieser Bedrohungssituation ernsthaft zu fordern, dass Israel sich zum Beispiel eine binationale Struktur auflösen sollte, damit ich vielleicht doch noch einen Grundstein für ein weiteres Streitgespräch mit Micha Brumlich gelegt habe. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja, schönen Dank. Ich will das kommentieren, wobei ich nun tatsächlich in der außenpolitischen Sache hier nicht den Steinmeier spielen will. Und also wir müssen jetzt nicht groß darüber diskutieren, was die angemessenen Strategien des Westens wären, um das iranische Regime so weit zu schwächen, dass es von seinen Vernichtungsdrohungen Abstand nimmt. Darüber können wir nachher durchaus nochmal reden. Ich bin ein heftiger Unterstützer von Angela Merkel. Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson, weswegen ich absolut dafür bin, dass Deutschland atomgetriebene U-Boote an Israel liefert, um eine Zweitschlagskapazität gegenüber einer möglichen iranischen Atombedrohung zu haben. Aber was mich heute Abend interessiert, und es ist ja noch eine Diskussion, die wir in der internationalen psychoanalytischen Universität führen, ist eigentlich eher, was das alles für uns in all unserer Unterschiedlichkeit bedeutet, was wir dabei fühlen, was wir dabei denken, was wir uns eigentlich dabei vorstellen. Also heute ist der 4. Mai, morgen ist der 5. Mai in Israel, in den jüdischen Gemeinden, beinahe auf aller Welt, wird der Yom HaShoah begangen, also der Tag, an dem der 6 Millionen ermordeten Juden gedacht wird. 6 Millionen, die tot sind und tot bleiben werden und auch durch den Staat Israel nicht wieder auferstehen. Eine meiner Thesen ist, dass ein großer Teil der psychischen Bezüge auf den Staat Israel so etwas wie eine nachgeholte Rettungsfantasie ist, mit Blick auf die Vernichtung von 6 Millionen Juden durch den Nationalsozialismus. Ich habe mal, ich weiß jetzt nicht, wie viele von Ihnen schon mal in Israel gewesen sind, als junger Mann habe ich da 2-3 Jahre gelebt. Ich habe versucht, ein Gedanken- und Gefühlsexperiment mit mir anzustellen, ob ich mir wirklich vorstellen kann, was es bedeuten würde, wenn iranische Atomraketen Tel Aviv, Jerusalem und den Negev treffen würden. Als ich so 12, 13 war, da war, die meisten von Ihnen haben das nicht mehr miterlebt, da herrschte noch der Kalte Krieg und es gab dann immer mal wieder Phasen, wo die wechselseitige atomare Auslöschung wahrscheinlicher erschien. Es gab Tage und Wochen, wo wir auch in der Schule mit Luftschutzübungen konfrontiert worden sind, wo die Sirenen heulten. Das hat sich bei mir dann niedergeschlagen, durchaus in Albträumen derart, dass dann irgendwann mal sowjetische Atomraketen über Frankfurt am Main explodieren würden. Jetzt habe ich mich wirklich angestrengt und gesagt, kann ich mir das vorstellen, wie das aussehen würde, wenn die iranischen Atomraketen in Tel Aviv, in Jerusalem und in Beersheba niedergegangen und mit großer Anstrengung ist mir das auch gelungen, entsprechende Bilder zu produzieren. Aber ganz ehrlich, irgendwie, und da muss ich mir dann selbst ins Wort und in den Gedanken fallen, kann und will ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwann einmal Wirklichkeit werden könnte. Ich aber historisch belehrt, wie gesagt, morgen ist der Yom HaShoah, ich aber historisch belehrt weiß, dass es so etwas einfach gibt. Es war also in den frühen 1930er Jahren, als der damalige Führer und Reichskanzler des Deutschen Reiches, Adolf Hitler, gesagt, wenn es dem internationalen Finanzjudentum gelingt, die Welt wieder in einen Krieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis das Ende der jüdischen Rasse sein. Das heißt, also insofern muss ich mir dann selbst ins Wort und in den Gedanken fallen, als ich mir sagen muss, ja, solche Verrücktheiten können tatsächlich Wirklichkeit werden. Hohes Risiko, wenn man so will, geringe Wahrscheinlichkeit. Ähnlich geht es mir, jetzt sind wir wieder bei Steinmeier, wenn ich mir die Lage in Korea ansehe, wobei die Nordkoreaner auch keine Waisenknaben sind und mit Atombomben drohen. Das heißt, man muss psychisch an sich rankommen lassen, dass so etwas tatsächlich möglich ist. Und dann stellt sich die große Frage, das ist dann wieder das realpolitische Problem, wie man darauf reagieren kann. Wobei, das wäre dann vielleicht nochmal ein Diskussionsgang für sich, man vor dem Problem steht, also wenn das damals die Nazis waren, die Großeltern, wer sind eigentlich die Nazis von heute? Ich will noch fragen, machen wir es uns zu einfach, wenn wir sagen, dass das iranische Regime die Nazis von heute sind? Das ist eine politische, eine politologische Diskussion, die ein ernstes geführt werden muss. Aber es gibt natürlich noch weitere Bereiche, in denen man dann auf die möglichen Nazis von heute schaut, wobei wir überhaupt nicht auf die Neonazis gucken müssen, so, das ist ohnehin geschenkt. Dann kommen wir zur Frage des Islam und des im Islam angeblich oder wirklich vorhandenen Antisemitismus. Und man kommt dahin, so zuletzt der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu den arabischen Nationalisten und Nazi Haj Amin Husseini gewissermaßen zum Urheber von Hitlers und den Nationalsozialisten Vernichtungswillen zu machen. Internationale Psychoanalytische Universität, das sind meines Erachtens alles vergleichsweise leicht dahingeworfene Projektionen, mit denen man sich diese sehr komplexe Wirklichkeit etwas zu nahe bringt. Auf der anderen Seite, und das ist mindestens so beunruhigend, wenn nicht noch viel beunruhigender, ist der Umstand, dass wir in der Bevölkerung dieses Landes, in der deutschen Bevölkerung, so etwas wie einen, nennen wir es, antisemitischen Antizionismus haben. Man könnte jetzt 1000 Statistiken abfragen, wie viel Prozent zustimmen würden, also nicht nur, das sind weit über 20%, dass die Juden aus dem Holocaust Profit schlagen, sondern, und das geht jetzt in die Richtung dessen, was Stefan Griegert über die Meinung iranischer Politiker berichtet hat, dass der Staat Israel mit den Palästinensern und sonst wie eigentlich dasselbe macht, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Also wir haben ein sehr völlig verflachtes, undifferenziertes, unaufgeklärtes historisches Bewusstsein, das aber auch mit starken Schuldabwehrreflexen verbunden ist und das Leitfossil für diesen Schuldabwehrkomplex ist natürlich der bedeutende deutsche Dichter und Nobelpreisträger Günter Grass als Jugendlicher, ein SS-Mann, der doch tatsächlich vor ein paar Jahren in einem Gedicht fantasiert hat, dass Israel aus seiner Abwehr gegen die iranische Bedrohung das iranische Volk auslöschen könnte. Und wenn Sie sich erinnern, vor 3 Jahren ist tatsächlich darüber diskutiert worden, ob unter Umständen, wenn der Westen nicht irgendetwas schafft bei der Pazifizierung des iranischen Regimes, gezwungen sein wird, die iranischen Atomanlagen zu bombardieren, die Turbinen und anderes mehr. Kann man dann wiederum Steinmeier als Außenpolitiker dafür oder dagegen sein, spielt aber in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rolle. Die interessante Frage ist, was führt einen politisch doch offiziell eher linksstehenden, sich in aller Regel auf den richtigen Seiten engagiert habenden öffentlichen Intellektuellen wie Günther Grass dazu, in hohem Alter sich vorzustellen, dass Israel nicht nur die Turbinen von Natanz, sondern das ganze iranische Volk auslöscht und steckt dahinter, das könnte man jetzt spekulativ erwägen, nicht doch der Wunsch, es wäre besser, der Staat Israel verschwende, als dass das iranische Volk ausgelöscht würde. Was mir bei diesen ganzen Diskussionen weiterhin auffällt, wir sind wieder bei dem Punkt, kann ich mir vorstellen, Atombomben auf Jerusalem, Tel Aviv und Beersheba, und schon im Titel der Veranstaltung war ja die Rede vom Fallout, was das eigentlich für die ganze Umgebung bedeuten würde. Offensichtlich interessieren sich die Iraner, das muss man jetzt nur nebenbei bemerken, die sich doch so stark für das Schicksal der palästinensischen Araber, der israelischen Araber einsetzen, nicht den Umstand, dass bei entsprechenden Atomangriffen wahrscheinlich auch alle arabischen Palästinenser nicht nur in Israel, in den von Israel besetzten Gebieten, sondern auch im weiten Umkreis bis nach Ägypten, Jordanien und Syrien in genau der furchtbaren Weise atomar verkrüppelt und verstrahlt würden, wie wir das in Tschernobyl hatten, wie wir das in Hiroshima hatten und anderswo. Das heißt, was auch immer das iranische Regime glaubhaft oder nicht glaubhaft motivieren möge, Sorge um Leben und Zukunft der Palästinenser ist es definitiv nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das führt dann jetzt, und da kann ich vielleicht ein bisschen die Ideologie, historischen ideologiekritischen Bemerkungen von Stefan Griegard ergänzen, zu dieser auch heftig diskutierten Frage Jerusalems. Seit wann eigentlich spielt Jerusalem, oder wie es nun in dem Slang von Khomeini heißt, Al-Quds, die heilige Stadt, eine so große Rolle für den Islam oder für den politischen Islam? Antwort: seit 1979. Keinen Tag früher. Es ist merkwürdig genug, aber es scheint eine historische Tatsache zu sein, dass Jerusalem spätestens seit der Zeit der Kreuzzüge für die muslimische Welt, mehrheitlich sunnitisch und übrigens auch die schiitische Welt, als Wallfahrtsort, als Zentrum islamischer Gelehrsamkeit so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist tatsächlich weil entschieden war es dann Karbala im Irak, Jerusalem ist es nicht gewesen, ist eine Erfindung von Ayatollah Khomeini, indem er durch das Buch des Historikers Matthias Künzel, wir haben schon mal darüber gesprochen, wissen, dass der ein begeisterter Hörer von Radio Zeden, also dem Auslandsprogramm des Deutschen Reiches in der NS-Zeit gewesen ist. Warum das so war, kann man sich relativ leicht erklären. Der Iran war sowohl von Großbritannien als auch von Russland immer bedroht. Also insofern kann man verstehen, dass sie sich prima facie dann auch im Zweiten Weltkrieg, also an Deutschland, ausgerichtet haben. Was aber in keinster Weise diese Vernichtungswünsche rehabilitiert. Und wenn man dann immer auf arabische Nationalisten als Alliierte der Nazis bei der Judenvernichtung schaut, sollte man nicht übergehen, und das hat Matthias Künzel außerordentlich deutlich nachgewiesen, dass diese Begeisterung für Hitler und den Nationalsozialismus im Iran jener Jahre mindestens so groß, wenn so glaube ich, darüber kann man diskutieren, nicht größer gewesen ist als in den sunnitischen Staaten, etwa Ägypten, wo wie der libanesische Autor Gilbert Achbar jüngst herausgestellt hat, es doch auch eine ganze Reihe liberaler muslimischer Intellektueller gegeben hat, die sich sehr kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Vielleicht noch eine vorletzte Bemerkung zum subjektiven Faktor. Also wie gesagt, ich, der ich als jüdisches Kind in Deutschland aufgewachsen war, für mich war natürlich, und vielleicht kennen einige von Ihnen diesen Film von Preminger, Exodus, also war Israel der Inbegriff des wiederhergestellten jüdischen Stolzes nach dieser Katastrophe der 6 Millionen, die ermordet wurden und auch ermordet bleiben. Und insofern hat, das habe ich auch in jüdischen Gemeinden in Israel, in Deutschland und anderswo so erlebt, war der Staat Israel so etwas wie eine Rettungsfantasie oder mindestens etwas, woran sowas wie ein beschädigtes und traumatisiertes Kollektivbewusstsein, sagen wir ruhig nationaler Stolz, sich wieder aufrichten könnte. Nur leider, es ist wirklich eine nachgeholte, nachträgliche, in der historischen Sache durch kaum etwas begründete Rettungsfantasie. Neuere historische Forschungen, etwa von Klaus Michael Mannmann, konnten herausstellen, dass die Nationalsozialisten 1940, 1941 in Kairo bereits Gaswagen bereitgestellt hatten, um bei einem Einmarsch in Palästina auch die in Palästina lebenden Juden auf diese industrielle Art und Weise zu vergasen. Und es ist immer schwierig, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, was wäre geschehen, was wäre nicht geschehen. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass Feldmarschall Montgomery bei El Alamein den Feldmarschall Rommel nicht geschlagen hätte, dann hätte es diesen Staat Israel auch nicht gegeben. Das heißt, und damit komme ich zu dem letzten Punkt, den Stefan Krieger vielleicht auch diskutieren wollte, sogar wenn wir das in Deutschland im Bewusstsein unserer historischen Verantwortung diskutieren, sollten wir darüber hinaus nicht übergehen, dass es diesen Palästina-Konflikt mit seinen Vertreibungen und Opfern auf beiden Seiten tatsächlich gegeben hat und gibt, dass, und da sind wir wieder beim Steinmeier, aller Wahrscheinlichkeit, und das sagen einem inzwischen auch israelische Sicherheitspolitiker und sonstige Fachleute, dass man die Zwei-Staaten-Lösung vergessen kann. Das ist ein sinnlos gewordenes Mantra. Das wird es aufgrund dieser Siedlungstätigkeit nicht mehr geben. Damit votiere ich bei der Betrachtung dieses Konflikts für einen differenzierten Blick. Die genozidale, eliminatorische Politik des Iran ist das eine. Die Art und Weise aber, wie unterschiedliche israelische Regierungen in den letzten 50, 60 Jahren ihre Sicherheits- und auch Ideologiepolitik betrieben haben, ist das andere. Das eine hat mit dem anderen so gut wie wenig, wie nichts zu tun. Sieht man einmal davon ab, da hat nun also Stefan Krieger völlig recht, dass die sehr gut gerüsteten und ausgezeichnet bewaffneten Milizen an den unmittelbaren Grenzen Israels, Hamas von Hezbollah, eine ganz erhebliche Gefahr für die israelische jüdische und die arabische Bevölkerung darstellen. Darauf muss man reagieren. Ich ende also mit einem Plädoyer bei der Betrachtung dieses ganzen Komplexes, die Frage Iran abzutrennen von der Frage, wie soll man sich zu einer solidarischen, linken und vernünftigen Lösung im Palästina-Konflikt verhalten. Wenn man beides kurz schließt, das wäre dann meine letzte Bemerkung, spielt man nur das Spiel der Ayatollahs mit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich werde versuchen, zu ein paar Punkten, drei oder vier sind es, ganz kurz was zu sagen und zu den zwei letzten Punkten eigentlich vielleicht ein bisschen ausführlicher Stellung zu nehmen und vielleicht auch ein paar Einwände zu formulieren. Als allererstes eigentlich ein Dank nochmal, dass Sie gleich am Anfang nochmal auf dieses Moment verwiesen haben, dass es wirklich notwendig ist, sich gewisse Sachen überhaupt mal zu versuchen vorzustellen. Denn ich erlebe das auch so, in Israel ist das nicht nur auf der politischen Entscheidungsträgerebene, sondern in der Bevölkerung etwas, was ziemlich gegenwärtig ist. Die sehr konkrete Vorstellung, was würde das eigentlich bedeuten? Israel ist nun wirklich kein Land, wo leichtfertig über die Möglichkeiten, also in der Regel zumindest, wo leichtfertig über die Möglichkeiten eines zweiten Holocaust, einer zweiten Shoah geredet wird, angesichts der existenziellen Bedrohung, die von diesem iranischen Regime mit einem Atomprogramm ausgeht. Ist das etwas, was keineswegs nur von der israelischen Rechten so formuliert wird, sondern von breiten politischen Kreisen. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt bei der Kritik an dem Atomabkommen. Das wurde in Deutschland immer so dargestellt, als wenn eigentlich die ganze Welt dieses Atomabkommen unterstützt, außer Benjamin Netanyahu und drei oder vier Republikaner in den USA. Und das ist einfach eine vollkommene Verzerrung gewesen, das hat einfach nicht gestimmt. Es hat zahlreiche arabische Länder gegeben, das wäre nochmal eine andere Diskussion, die das genauso scharf kritisiert haben, die das auch sehr gefährlich finden. Und in Israel, darauf will ich hinaus, gab es weitgehenden politischen Konsens. Erstens bei der Einschätzung der Gefährlichkeit des Irans und bei der Kritik an diesem Atomabkommen. Leute wie Yitzhak Herzog und wie der Vorsitzende der liberalen Zentrumspartei, Yesh Atid, also die entscheidenden Oppositionspolitiker, haben alle gesagt, Netanyahu macht eine schreckliche Politik gegenüber den Palästinensern, seine Wirtschaftspolitik ist eine Katastrophe, das sehe ich auch so, seine Sozialpolitik ist schlimm. Also in allen Punkten sind wir nicht seiner Meinung. Aber die Kritik an diesem Atomabkommen, da gibt es kein Rechts und kein Links in Israel, da gibt es keine Regierung, keine Opposition, da sind wir alle genau der Meinung von Netanyahu, das muss man so scharf und deutlich kritisieren. Das wurde schlicht und einfach ignoriert in der deutschsprachigen Medienberichterstattung. Zweiter Punkt, Sie haben die Frage aufgeworfen in Bezug auf Steinmeier, wie soll man das iranische Regime schwächen? Nur um das deutlich zu machen, ich bin sehr dafür, das iranische Regime zu schwächen. Es geht letzten Endes auch um was anderes, es geht um den Sturz dieses Regimes. Wenn man die Gefahren, die von diesem iranischen Regime ausgehen, loswerden will, sowohl für Israel als auch für die iranische Bevölkerung und für die ganze Region, dann muss man das Regime stürzen. Es gibt keine andere realistische Option, wie man diese Gefahren beseitigen kann. Dritter Punkt, Angela Merkel. Ich bin kein Fan von Angela Merkel. Auch nicht von ihrer Iran- und Israel-Politik. Es stimmt, es ist besser, wenn es eine deutsche Kanzlerin gibt, die solche Dinge sagt, wie die Sicherheit Israels gehört zur deutschen Staatsräson. Nur darf man sich nicht blind machen dafür, auch unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die Bundesrepublik Deutschland der mit Abstand wichtigste westliche Handelspartner des iranischen Regimes. Sanktionen hin, Sanktionen her. Sicherheit Israels hin, Sicherheit Israels her. Also auch Angela Merkel hat in ihrer ja nicht ganz kurzen Amtszeit nichts daran geändert, dass ausgerechnet der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches der wichtigste westliche Unterstützer des antisemitischen Holocaust-Leugner-Regimes im Iran ist. Ja, also da plädiere ich für eine etwas kritischere Sicht auch auf Angela Merkel. Auch wenn man dazu sagen muss, also alles, was zum Beispiel von Seiten der SPD in dieser Frage parat steht, ist noch deutlich schlimmer. Vierter Punkt, die Nazis von heute. Also das kann ich gleich mit dem fünften Punkt verbinden, diese Frage, was hat Netanjahu da eigentlich über den Mufti von Jerusalem gesagt. Zunächst aber zu den Nazis von heute. Es geht gar nicht darum zu sagen, das iranische Regime sind die Nazis von heute, sondern es geht um eine sehr nüchterne Diskussion und Analyse davon, was sind Gemeinsamkeiten der Ideologie und durchaus auch der Praxis dieses iranischen Regimes zum Nationalsozialismus, und es gibt diese Gemeinsamkeiten. Und gleichzeitig geht es bei einer nüchternen Analyse darum, darauf zu weisen, was sind die Unterschiede, die ganz offensichtlich ja natürlich existieren. Das ist eine auf Vernichtung orientierte antizionistische Ideologie, aber der Iran ist halt kein hochgerüsteter Industriestaat, wie das Deutsche Reich das damals gewesen ist. Es gibt also Unterschiede und Gemeinsamkeiten, und zumindest bei einer ernsthaften kritisch-wissenschaftlichen Analyse ist mir auch niemand bekannt, der einfach sagt, ja, das sind die Nazis von heute. Das machen Leute wie Netanjahu, die Politiker sind, die auch gute Gründe dafür haben, das zu machen, weil sie die Gefährlichkeit für Israel einfach herausstreichen wollen. Und da komme ich zu dieser Äußerung von Netanjahu in Bezug auf den Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini. Das stimmt, was Netanjahu gesagt hat, dass der Mufti Hitler die Idee überhaupt erst gegeben hätte, dass man alle Juden ermorden muss, ist schlicht und einfach falsch. Da sind sich alle Historiker und Historikerinnen darüber einig. Aber alles andere, was Netanjahu über den Mufti von Jerusalem gesagt hat, ist richtig. Und er hat noch sehr viel mehr über ihn gesagt. Ja? Er hat vollkommen richtig darauf hingewiesen, dass der Mufti von Jerusalem am Radiosender CESEN beteiligt war. Dass er, während er in Berlin residiert ist, also für alle, die das nicht wissen, der damalige Führer der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung hat den Zweiten Weltkrieg als Gast des Dritten Reiches in Berlin, in der Reichshauptstadt, verbracht. Und er war da nicht inaktiv. Er hat sich an dieser Propaganda beteiligt, er war beteiligt an der Aufstellung muslimischer SS-Divisionen, er hat sich mit der Spitze des NS-Staates und der Vernichtungspolitik getroffen, er war involviert darin, jüdische Kindertransporte, dass die nicht nach Palästina ausreisen konnten, sondern interveniert, dass die direkt in die Vernichtungslager transportiert wurden. Auf all das hat Netanjahu auch hingewiesen, und zwar schon mehrfach. Das psychoanalytisch Interessante in dem Punkt finde ich eher, warum die deutschen Medien erst jetzt dieses Thema aufgegriffen haben, wo Netanjahu was offensichtlich Falsches gesagt hat. Und vorher hat sich kein Mensch dafür interessiert. Also das Ergebnis von dieser offensichtlich falschen Aussage in dem einen Punkt von Netanjahu war eigentlich ganz gut, dass man zum ersten Mal im Spiegel, in der Zeit und im Tagesspiegel lesen konnte, wer war eigentlich der Mufti von Jerusalem? Was hat er eigentlich so gemacht? Da könnte man fast auf die Idee kommen, ob Netanjahu, von dem man halten kann, was man will, der aber offensichtlich ein guter Politiker ist, ob er das vielleicht sogar absichtlich gemacht hat, weil er genau kapiert hat, die werden das erst aufgreifen, wenn sie irgendwas finden, wo sie mich wieder schlecht dastehen lassen können, wo sie sagen können, der hat was Falsches gesagt. Nochmal, alles andere, was er zum Mufti gesagt hat, ist richtig, und es ist gut, dass das endlich mal diskutiert wird. Zum sechsten und letzten Punkt, Israel-Rettungsfantasien. Ich denke, darum geht es gar nicht, wenn wir heute über den Zionismus reden. Es geht bei Israel, also natürlich spielt das eine Rolle, sowohl bei dem Blick auf Israel bei vielen Leuten, als auch bei vielen Juden und Jüdinnen in Bezug auf den Zionismus, spielt dieses Moment einer Art nachgeholt, eines eigentlich absurden, aber sehr verständlichen Versuches einer nachgeholten Rettung eine Rolle. Worum es aber heute aktuell geht bei Israel ist, dass Israel die Versicherung gegen den gegenwärtigen und gegen den zukünftigen Antisemitismus ist. Es geht nicht darum, die 6 Millionen Juden, dass das ungeschehen zu machen, weil jeder natürlich weiß, das geht gar nicht, sondern es geht darum, eine erneute Vernichtungspolitik, einen erneuten Anlauf zu einer Vernichtungspolitik, in welcher Form sie auch immer stattfinden mag, dem einen Riegel vorzuschieben. Und um dem einen Riegel vorzuschieben, braucht es eine starke jüdisch-zionistische Staatlichkeit in Israel und eben nicht, wie Sie aus mir wirklich unverständlichen Gründen tatsächlich in Ihren Büchern der letzten Zeit auch im letzten wieder empfehlen, eine Auflösung des Zionismus in eine binationale Struktur mit, wie Sie ja explizit fordern, einer jüdisch-arabischen Armee. Wo man sich dann tatsächlich auch immer fragt, Sie sagen ja sympathischerweise immer sehr deutlich, Deutschland soll Atom-U-Boote liefern an Israel, damit es eine Zweitschlagskapazität gibt. Sollen die in Zukunft dann palästinensische Kommandanten haben, wenn es eine gemeinsame jüdisch-arabische Armee gibt? Also die Frage ist, kann dann dieser entscheidende Punkt des Zionismus in meiner Sichtweise, nämlich die Selbstverteidigung gegen einen zukünftigen und gegenwärtigen Antisemitismus, kann die dann noch stattfinden? Und das glaube ich eben nicht. Und deswegen geht es darum, darüber zu reden, was gibt es für Möglichkeiten angesichts der aktuellen, zugegebenermaßen ausgesprochen vertrackten Situation, unter Aufrechterhaltung des Kerngedankens des Zionismus irgendeine Form von Management dieses Konfliktes hinzubekommen. Ich glaube, dass es tatsächlich zu leichtfertig ist, einfach zu sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist irgendwie obsolet. Und ich halte es auch für falsch zu sagen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das ist, mir kommt das so vor, als wären eben diese grundsympathische, aber leider falsche und ich glaube auch gefährliche Vorstellung zugrunde liegt. Man soll den Antisemitismus so behandeln, als wenn es keinen Ostkonflikt gäbe und man soll den Ostkonflikt so behandeln, als wenn es keinen Antisemitismus gäbe. Ja? Das sagt auch Dandina immer, der sagt, das ist der gordische Knoten und viele andere Leute. Das ist, wie gesagt, eine sehr sympathische Haltung, aber sie ist falsch, es geht nicht. Ja? Man kann das so nicht handhaben. Beim Iran sieht man das ganz deutlich. Das iranische Atomprogramm ist der unmittelbare Grund dafür, warum es Anfang der 90er Jahre in Israel eine linke Regierung gegeben hat, die gesagt haben, jetzt machen wir einen Friedensprozess. Das wird in der deutschsprachigen Diskussion auch immer völlig außer Acht gelassen. Das war einer der Hauptgründe für Yitzhak Rabin damals, ja, also dem sozialdemokratischen Premierminister, der mit Unterstützung der Meretz, also einer links der Sozialdemokratie stehende Partei, gesagt hat, ich mache jetzt den sehr gefährlichen und riskanten Schritt und gebe Arafat die Hand und versuche irgendwie Frieden mit den Palästinensern hinzubekommen. Einer der Gründe, warum er das gemacht hat, war die Bedrohung aus dem Iran. Ja, also daran sehen Sie die Verbindung schon. Er hat gesagt, das ist die zukünftige existenzielle Bedrohung für Israel. Deswegen müssen wir den, wie er das genannt hat, den inneren Gefahrenkreis, unseren Konflikt mit den Palästinensern, den Konflikt der Israelis mit Jordanien, mit Syrien und so, möglichst irgendwie in vernünftige Bahnen lenken. Das hat leider nur in einem Punkt funktioniert, Friedensvertrag 94 mit Jordanien. In allen anderen Punkten ist es gescheitert. Und da muss man aber darüber reden, warum ist es gescheitert? Und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da kommt bei Ihnen nur ein Aspekt vor, der natürlich eine Rolle spielt, nämlich innenpolitische Gründe in Israel, politische Kräfte in Israel, die gar kein Interesse hatten an so etwas, sei es aus Sicherheitsbedenken, sei es aus national-religiöser Ideologie, gibt zahlreiche Gründe. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Punkt, der das verunmöglicht hat, und das ist der Antisemitismus auf der arabisch-palästinensischen Seite, der es den maßgeblichen Kräften der palästinensischen Gesellschaft letzten Endes verunmöglicht hat, auf die sehr wohl vorhandenen Angebote von israelischer Seite einzugehen. Und das scheint mir bis heute ein entscheidender Punkt zu sein. Man kann also nicht vom Antisemitismus abstrahieren, weder vom iranischen noch vom arabischen, wenn man über irgendeine Form von Lösung oder auch nur Annäherung in der Frage des Nahostkonfliktes redet. Darauf gehe ich jetzt mal nicht ein, aber auf das andere Problem, dass der Staat Israel die einzige Versicherung gegen Antisemitismus ist, stimmt doch überhaupt nicht. Antisemitismus in Argentinien, in den USA, in Deutschland, es bleibt dann immer, und das ist auch bei vielen Jüdinnen und Juden, in vielen jüdischen Gemeinden das Bild, naja, im schlimmsten Fall können wir unsere Koffer packen und hinfahren. Das ist genau die Frage, ob man im schlimmsten Fall seine Koffer packen und dahin fahren kann. Was ist, wenn man nicht rausgelassen wird? In unserem gemütlichen westlich-liberalen Denken gehen wir davon aus, wer ein Land verlassen will, der kann das auch immer. Hat man in den 1930er Jahren auch gedacht und hat sich bitter getäuscht, denn nach 1939-40 konnten Juden aus dem deutschen Herrschaftsbereich nicht mehr ausreisen. Ich glaube auch nicht, dass angenommen in Argentinien leben irgendwie noch 120.000 Juden, wenn es dort massiven Antisemitismus gäbe, der Staat Israel Argentinien angreifen würde. Das gehört genau zu diesem Bereich, von völlig illusorischen Rettungsfantasien, die mit der realen politischen Welt so gut wie überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt könnte man, wie gesagt, wir müssen das differenziert betrachten, auf Frankreich schauen, wo man in den Banlieues aufgrund einer verfehlten Immigrationspolitik einen ganz erheblichen Antisemitismus junger Männer mit algerischem und muslimischem Hintergrund haben. Naja, da sind dann viele französische Jüdinnen und Juden jetzt nach Israel ausgewandert, sind ein paar tausend, ändert aber am Antisemitismus in Frankreich überhaupt nichts. Die Frage ist überhaupt, darüber müssen wir dann jetzt auch sprechen, was genau wir uns unter Antisemitismus vorstellen. Also, dass es Leute mit antisemitischer Meinung in den westlichen Gesellschaften gibt, darüber müssen wir nun überhaupt nicht lange streiten. Jetzt könnte man aber sagen, wie ist es denn mit der Sicherheit von Leib und Leben von Juden? Die ist nun in Israel keineswegs höher als in Frankreich, in Deutschland oder in Österreich. Die Messerattentate. Nicht am Wannerring. Ja, also es führt uns tatsächlich sehr weg vom Thema des Iran-Abkommens. Aber es behauptet ja niemand, dass Israel gegründet wurde, um den Antisemitismus aus der Welt zu schaffen. Ja? Das ist nicht die Aufgabe des Zionismus. Ja? Also auch im neuesten Buch, Sie haben das letztens mal erwähnt und fanden das, glaube ich, ganz gut, von Doron Rabinowitsch und Nathan Snyder, ja, wird das quasi so dargestellt, als wenn das die ursprüngliche Idee der Zionisten gewesen sei, noch von Herzen, dass man dadurch Gegenteil den Antisemitismus der Welt bringt. Natürlich nicht, nein. Sondern die Überlegung ist, der Antisemitismus kann eigentlich nicht aus der Welt gebracht werden und deswegen braucht es eine staatlich organisierte, eine nationalstaatliche Notwehrmaßnahme gegen diesen Antisemitismus. Auch vom Selbstverständnis, also eigentlich in keiner Ausprägung des Zionismus, der sehr vielfältig ist, sehr heterogene Angelegenheit und unterschiedlichsten Konzeptionen, wie das dann ausgestaltet werden soll. Aber soweit ich sehe, in keiner gibt es das Selbstverständnis, dass man durch den Zionismus den Antisemitismus aus der Welt schafft. Es ist lediglich die sehr bescheidene Vorstellung, ja, dass die ganzen universalistischen Emanzipationsversprechen, sei es das bürgerliche Gleichheitsversprechen, sei es irgendwelche sozialistischen, kommunistischen, anarchistischen Befreiungsversprechungen, dass auch die nicht möglich in der Lage waren, den Antisemitismus aus der Welt zu schaffen und dass die Religiösen irgendwie auch Unrecht hatten und der Messias halt nicht gekommen ist. Und als Konsequenz daraus sagt man, okay, dann braucht es den Zionismus als, wie gesagt, bescheidenes Programm einer Notwehrmaßnahme gegenüber dem Antisemitismus. Ja? Das ist das Wesen des Zionismus und das zerstört man, wenn man sagt, diese zionistische Struktur soll sich an eine binationale Struktur auflösen. Und das zerstört man, denke ich, auch, wenn man als einen Ausdruck dieses Zionismus ja zu Recht das Rückkehrgesetz in Israel sieht, das, so wie ich das verstehe, dessen Abschaffung sie fordern. Also das ist doch gerade das Wesentliche am Staat, also das Rückkehrgesetz, was allen Juden und Jüdinnen auf der Welt garantiert, dass sie jederzeit nach Israel einreisen können. Sie haben recht, damit ist das Problem nicht gelöst, was in den jeweiligen Staaten los ist und ob die Ausreise noch gewährleistet ist. Ja, das ist kein Patentrezept. Aber das ist das, was man nach Maßgabe, Lage der Dinge in der Welt, ausgehend von einer zionistischen Vorstellung, versuchen kann, was man als Verbesserung der Situation im Vergleich zur Nazizeit nun mal in die Welt setzen kann. Und ich denke, gerade angesichts der islamistisch-antisemitischen Bedrohung, über die wir uns ja eigentlich einig sind, muss man das doch eigentlich unterstützen und fordern, dass das auf jeden Fall weiter besteht. Und was ich tatsächlich nicht verstehe, was ich gern verstehen würde, wie man gerade angesichts der deutlichen, klaren Einschätzung der iranischen Bedrohung oder auch der deutlichen Gefahr, die von Hezbollah, Hamas, islamischen Dschihad und wie all diese, wie Gerhard Schalt das immer sehr richtig nennt, NGOs der Vernichtung, so alle heißen, dass man gerade angesichts einer deutlichen Beschreibung dieser Gefahr, die sie ja immer wieder präsentieren, dann sagen kann, so, und jetzt soll sich Israel auflösen. Ja, was ist das denn für eine Reaktion auf diese Bedrohung? Nur ein Satz, es ist ganz einfach. Also ich habe gerade vorgestern wieder eine Diskussion mit einem Politologen der Bar-Ilan-Universität, einem Spezialisten für Sicherheitspolitik, der auch meiner Meinung gewesen ist. Schlomo Spiro? Ja, genau. Der auch meiner Meinung gewesen ist. Der will aber einen anderen Einstaatenlösung als Sie. Ja. Aber das Problem ist ein anderes. Wenn es die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr gibt, wird man früher oder später einen Weg finden müssen, die bürgerlichen Freiheiten der beherrschten und besetzten Palästinenser zu garantieren. Aber glauben Sie, dass die im palästinensischen Staat gewährleistet sein werden? Weil derzeit spricht alles dagegen. Überhaupt nicht. Ich bin ja auch nicht mehr für eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber wie stellen Sie sich sozusagen die Veränderung der palästinensischen Gesellschaft vor? Man müsste ja eine Kulturrevolution größten Ausmaßes voraussetzen, um ein demokratisches, binationales Gemeinwesen sich vorstellen zu können. Na, etwa wie der normaler lehrende Philosoph Sarino Saiba, der sagt, dann annektiert uns doch endlich. Da wird man schon sehen. Also ich meine, jeder, wenn sich in die Lage versetzt, jetzt sind wir wieder bei den Projektionen. Jeder Palästinenser, der heute noch ein bisschen Grütze im Kopf hat, wird sagen, also allemal besser unter israelischer Besatzung zu leben, als so wie es in Syrien oder bald in Jordanien sein wird. Bevor ich dir die Möglichkeit zur Replik gebe, möchte ich noch einen Aspekt ansprechen, um die Diskussion auch nochmal auf den Iran zurückzubringen. Sie haben das Plädoyer in Ihrem Plädoyer für Angela Merkel, die Errichtung der Zweitschlag Kapazität durch die Lieferung deutscher Atom-U-Boote an Israel angesprochen. Das unterstellt allerdings, dass mit dem Iran sozusagen ein Gleichgewicht des Schreckens, wie man es zur Zeit sozusagen des Kalten Krieges mit der UdSSR errichtet und erhalten hat, möglich wäre. Die Frage ist aber, die sich mir stellt, kann man das mit einem Regime, was sozusagen auf den genozidalen Antisemitismus setzt und von dieser Ideologie getrieben ist, kann man dem eine solche instrumentelle Rationalität überhaupt unterstellen? Rafsanjani, den ich eingangs erwähnt habe, hat 2004 davon gesprochen, ja, wenn wir den Israel atomar angreifen, dann wird es einen Gegenschlag geben, aber da werden halt ein paar Millionen Iraner bei draufgeben, aber das werden wir verkraften, wir haben unser Hauptziel erreicht. Das ist sozusagen die Rationalität oder Irrationalität vielmehr, mit der man es da zu tun hat. Kann ich sagen, würde ich gerne wissen, also ob die wirklich alle so todessüchtig sind. Wir haben das neulich diskutiert. Natürlich sind Teile dieses Regimes bereit, weite Teile der eigenen Bevölkerung zu opfern. Auf der anderen Seite gibt es offensichtlich, und ich bin kein Iranologe, also da müsste man wirklich sehr viel mehr wissen. Weite Teile, etwa der sogenannten Pastoran, es gibt da eine Kaste von radikal-schiitischen Kriegsherren, die sich in die staatliche Wirtschaft hineingebohrt haben, die für sich und ihre Nächsten und ihre Familien große Reichtümer und anderes akquiriert haben. Also mit anderen Worten, ich will darauf hinweisen, da gibt es auch Leute, die haben Eigeninteresse. Und jetzt wird es für die Zukunft eine empirische Frage sein, ob tatsächlich die tragenden Säulen des Regimes, mal abgesehen von zwei, drei Einzelpersonen, tatsächlich von einem solchen suizidalen Mind besessen haben. Also ich kann nur sagen, ich wähne mich aus der Zeit des Kalten Krieges zu erinnern, dass es diese Überlegungen aufgegeben hat. Nach 1960, nach Khrushchev, ist man sich dann allmählich darüber klar geworden, dass die sowjetische Seite nicht suizidal gestimmt ist. Und eine Zeit lang hat man das auch. Daran erinnere ich mich noch besser. Hat man das auch auf das mit dem chinesischen Regime diskutiert, wo tatsächlich, ich glaube, es war der große Vorsitzende Mao, genau solche Töne gespuckt hat, wie iranische Politiker, dann sterben halt bei uns ein paar Millionen, aber ansonsten werden wir das. Das hat sich auch geändert. Also ich finde ganz im Ernst, also man muss bei einer nüchternen politologischen Analyse auch so etwas wie das Eigeninteresse breiter Kreise in diesem Lande wahrnehmen und so sollte ich jetzt, und wir reden jetzt nur über das Regime, ich rede gar nicht über die Bevölkerung im Ganzen. Also ich persönlich, ich kann sagen, bin wieder viel zu optimistisch, ich glaube nicht, dass das ganze radikal-islamische schiitische Regime im Iran mitsamt seinen Vertiefungen in die Gesellschaft hinein ein Selbstmordkommando ist. Naja, das Problem ist, erstmal wissen wir es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Und es reicht natürlich, dass die Möglichkeit besteht, dass das so sein kann. Und dafür gibt es halt doch das ein oder andere Anzeichen, dass das zumindest nicht einfach vom Tisch zu wischen ist. Und davon ausgehend muss Israel Politik machen. Also für Israel ist es allein aus Grund der Möglichkeit, dass das so sein könnte, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass es diese Rhetorik gibt von Märtyrertum, durchaus auch von ja, Suizidalem ist genau der richtige Punkt. Ich habe das letztens in der Diskussion auch schon gesagt. Israel war in der zweiten Intifada mit dem Problem der Selbstmordattentate konfrontiert. Und da war auch schon schwierig, die klassische Abschreckungspolitik durchzusetzen, weil man halt Selbstmordattentater nicht damit drohen kann, zu sagen, wir bringen sie nachher nochmal um. So, das funktioniert nicht. Und das, zumindest muss man in Israel ins Kalkül ziehen, dass die Möglichkeit besteht, dass sich das iranische Regime so radikalisiert, dass es eine Art groß angelegte Selbstmordsekte ist. Das ist eine Möglichkeit und das alleine reicht. Aber jenseits davon, selbst wenn man das nicht so sieht, wenn man dann sagt, naja gut, dann müsste man halt so eine Abschreckungspolitik wie zur Zeit des Kalten Krieges betreiben. Erstmal noch vielleicht, also der Iran ist halt nicht weder die Sowjetunion noch das maoistische China. Das ist, es funktioniert anders. Ne? Es ist ein also die Sowjetunion war genau genommen, auch wenn man immer Westen und Osten gesagt hat, genau genommen war es kein antiwestlicher Entwurf. Es kam aus einer durchaus westlichen Vorstellung und hat versucht, eine Art andere westliche Ideologie zu formulieren, ja, die zumindest vom Anspruch her sogar was Emanzipatives hatte, in der Wirklichkeit natürlich massenmörderisch letzten Endes gewesen ist. Beim Iran ist das anders. Aber zur Abschreckung. Selbst wenn man jetzt unterstellen würde und sagt, naja, wird schon nicht so schlimm kommen, die werden schon nicht, ne, die haben ja auch ihre ökonomischen Interessen, dann müsste man aber zumindest so eine Abschreckungspolitik betreiben, wie sie der Westen damals gegenüber dem Osten betrieben hat. Und kein Mensch macht das und kein Mensch ist dazu bereit. Ja, das wird häufig von, gerade auch in den USA, wird die Gruppe auch von Politikwissenschaftlern immer größer, die sagt so, naja, da machen wir halt Gleichgewicht des Schreckens, Abschreckungspolitik. Aber keiner ist bereit, das wirklich zu tun. Da muss man sich nicht überlegen, was hieß denn Abschreckungspolitik? Das hieß, dass man rote Linien zieht und wenn die überschritten werden, dann gibt es Krieg. Das hat bedeutet, dass es Stellvertreterkriege gegeben hat zwischen dem also zwischen der USA und der Sowjetunion mit Millionen von Toten. Ja? Und es bedeutete, dass es nicht nur einmal in der Kuba-Krise, sondern ein paar Mal ziemlich an der Kippe stand, dass es vielleicht nicht funktioniert mit der Abschreckung. Also das will man als Szenario mit einem Regime wie dem iranischen. Das würde bedeuten, dass man den Verbündeten des Iran sagt, nämlich der Hisbollah zum Beispiel, wenn er das und das macht, bedeutet das Krieg. Und da muss der Krieg auch stattfinden. Ist irgendjemand im Westen bereit, das zu tun? Offensichtlich nicht. Ja? Es gibt UN-Beschlüsse, dass die Hisbollah entwaffnet werden müsste. Kein Mensch denkt dran. Die Hisbollah hat da deutlich mehr Waffen als vor dem 2006er Krieg, den Israel führen musste gegen die Hisbollah, um sie in irgendeiner Art und Weise einzuschränken und einzudämmen. Also auch das ist keine wirkliche Option. Ein Punkt vielleicht nochmal zu Zwei-Staaten-Lösung oder wollen wir das Publikum ich vielleicht noch genau, das wäre mein Vorschlag jetzt. Ich hätte ansonsten nochmal was zur Zwei-Staaten-Lösung gesagt, aber vielleicht kommen da ja noch ein paar andere Fragen aus dem Publikum, dann machen wir das erstmal. Florian, magst du das Publikum vorbereichen? Da hinten ist auch schon direkt eine Meldung. Dann müssen wir mit einem Mikro uns hier am Podium begnügen. Okay. Adrian hinten, dann Sie, dann hier vorne. Ja, Herr Brumweg und Herr Grieger, vielen Dank für den Vortrag und die Diskussion, dass ich in Rückbindung an die Institution, in der wir uns das gerade anhören, gerne formulieren würde und auch weil diese Veranstaltungsreihe als gewissermaßen auch als Reaktion auf eine Exkursion von Studierenden und Professoren dieser Universität in den Iran zu einer Konferenz, zur ersten psychoanalytischen Konferenz im Iran stattgefunden hat, würde ich Sie gerne fragen, wie Sie es einschätzen, ob denn Besuche von Studierenden und Professoren dieser Universität im Iran auf einer solchen Konferenz irgendwas dazu beitragen können, eventuell oppositionelle Kräfte zu stärken oder in irgendeiner Art und Weise einen Dialog herzustellen, der auf lange Sicht etwas dazu beiträgt, dass die Menschen im Iran leben, irgendwie von dem Leiden, die sie eben dort erleben, unter diesem Regime befreit werden können. Das sind zwei Punkte, die in einer Diskussion, die hier an der Universität stattgefunden hat über diese Reise, in der Art und Weise vorgetragen wurden als Argument gegen einen Boykott, sowohl wissenschaftlich, aber vor allem auch genereller Art, also auch wirtschaftlicher. Danke. Also ich kann das schnell machen und also will die Kolleginnen und Kollegen, die aus welchen Gründen auch immer gedacht haben, es ist sinnvoll, in den Iran zu fahren, auch moralisch überhaupt nicht zu verurteilen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, um es mal ganz technokratisch auszudrücken, der Anerkennungsgewinn für das Regime ist größer als der Ermutigungsgewinn für die paar Oppositionellen. Und deswegen finde ich es falsch, dass diese Fahrt unternommen wurde. Dem kann ich mich anschließen und es eigentlich nur noch deutlicher und schärfer vielleicht formulieren, weil ich finde, man kann das sehr wohl auch moralisch verurteilen. Es ist ziemlich einfach. Man fährt in den Iran, nachdem dieses Regime gestürzt ist. Wenn man das anders handhabt, ist das auch ein Verrat an allen Oppositionellen, die im Exil leben müssen, die nicht in den Iran fahren können im Augenblick. Ja? Weil die werden auch erst dann wieder in den Iran fahren, wenn dieses Regime endlich gestürzt ist und man selber würde das eigentlich genauso handhaben. Sie hier vorne, der Herr. Ja, Christian Zimmermann vom Koordinierungsrat gegen Antisemitismus. Ich möchte eine Sache korrigieren, und zwar zur kritischen Iran-Politik in Deutschland. Es gibt sie denn doch. Und zwar gerade im Auswärtigen Ausschuss im April geschehen, hat der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Jürgen Hart aus Solingen, eine extrem kritische Position gegen den Iran, gegen den Antisemitismus im Iran bezogen. Und das scheint auch im Moment ein Kippen innerhalb der CDU zu geben bezüglich der Position. Er hat auch die Verbesserung der Menschenrechtslage direkt in Verbindung gebracht mit weiteren wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Und wir sollten das weiterverfolgen. Er hat auch das, was er in der nicht öffentlichen Sitzung gesagt hat, ins Internet gestellt als Presseerklärung. Einmal zu bezüglich des Raketenstarts, der Mittelstreckenraketen. Und dann auch hat er noch eine weitere Position bezogen zu dem Karikaturenwettbewerb und hat in Bezug darauf auch die Gabriel-Reise scharf kritisiert. Und es wird auch gemunkelt, dass es durchaus eine diplomatische Erkrankung gewesen sein sollte. Okay, dann hier vorne. Oder? Ja, ich wollte vielleicht nochmal den, also wir, heute Abend ging es wie so oft sehr viel darum, auf der einen Seite sind die Islamisten, auf der anderen Seite ist Israel. Ich will ein bisschen den Blick darauf lenken, was ist denn mit dem Rest? Was ist mit dem Rest eigentlich im Mittleren Osten einerseits und was ist mit dem Rest in Europa? Im Mittleren Osten war es 70 Jahre lang so, dass durch die Bank alle möglichen Regimes, alle möglichen Ideologien und sonst was sich immer darauf einigen konnten, Israel ist das Hauptproblem, Israel ist der Feind und so weiter. Man konnte gemeinsame Flaggen verbrennen, man konnte auch sozusagen gemeinsam eine Revolution im Iran starten und dann quasi die Macht den Mullahs übergeben oder sie sich ihnen entreißen lassen, weil das war ja eine Revolution, die gemeinsam von Islamisten, Linken und Liberalen gemacht wurde, unter anderem unter dem Slogan neben dem Anti-Amerikanismus zur Vernichtung Israels. Was ist daraus geworden? 2006, das war vielleicht so der Höhepunkt, war Hassan Nasrallah der Held der gesamten arabischen Welt, weil er angeblich den Krieg gegen Israel gewonnen hat. Wie steht Hassan Nasrallah 10 Jahre später heute da? Ich würde sagen, sozusagen genau durch diese Politik, die dem iranischen Regime, dem Islamismus im Mittleren Osten freie Hand gelassen hat, steht dieser Mittlere Osten heute vorm Abgrund. Und was man immerhin sagen kann, auch wenn deswegen nicht die Aufklärung ausgebrochen ist oder der Pro-Zionismus oder sonst was, dass es zumindest heute politische Konfliktlinien gibt im Mittleren Osten, die sich einfach, also in denen Israel eigentlich gar nicht mehr vorkommt als dieses Hauptproblem, über das in Europa aber die ganze Zeit immer noch gesprochen wird. Also man hat immer davon geredet, dass Israel-Palästina einen Flächenbrand im Nahen Osten auslösen könnte und die arabische Straße und sonst was. Wo ist denn der Flächenbrand? Der Flächenbrand findet jetzt statt. Also sozusagen reden wir mal nicht darüber, was kommen könnte, sondern was schon passiert ist. Wer hätte sich vor einem Jahr vorstellen können, dass jetzt 1 Million syrische Flüchtlinge oder Flüchtlinge aus Syrien und aus dem Mittleren Osten in Deutschland sind und in Europa? Und dass das natürlich auch im Mittleren Osten die Frage den Leuten stellt, leider nicht so wie Marx mal dachte, sozusagen, dass die Leute Materialisten werden und dann die Welt mit nüchternem Blick betrachten, sondern sie stehen vorm Abgrund und sie fragen sich, wer hat uns an diesen Abgrund gebracht? Und deshalb findet heute eine Auseinandersetzung statt zwischen Islamisten und dem Rest. Was auch immer das ist, ob das jetzt die Eliten, bestimmt wieder der nicht-islamistischen arabischen Länder sind, oder eben auch zum Teil die einfachen Leute. Und das findet im Mittleren Osten statt. In Europa ist die Situation, verschärft sich die Situation auch im Zusammenhang mit diesem Mittleren Osten. Aber ich würde behaupten, wir sind viel weniger weit in der offenen Diskussion über die Gründe deswegen. Ja. Also sozusagen, wir haben hier einerseits eine AfD, Rechtspopulismus, wir haben andererseits linke antisemitische Tendenz und so weiter. Und wir haben einen Zerfall von dieser EU. Und es findet aber überhaupt keine Kritik daran statt, was denn das zu tun hat mit der europäischen Politik im Mittleren Osten. Insofern würde ich das sozusagen mal ein bisschen den Fokus wegnehmen wollen von, es geht immer nur um Israel und die Islamisten. Und wir sind sozusagen das Wäldchen in der Mitte. Wir sind schon mittendrin. Ansonsten niemand? Oder möchte jemand von Ihnen was darauf? Okay. Ja, ich kenne mich da nicht gut aus und ich finde, dass die Europäische Union auch nicht gerade eine glanzvolle Rolle bei diesem gegenwärtigen Flächenbrand mit 3 Millionen Flüchtlingen und 500.000 Toten in Syrien spielt. Ich bin aber genauso fest davon überzeugt, dass die Ursächlichkeit der Europäischen Union also für diese Kriege vergleichsweise gering ist. Schlimm genug. Das sehe ich tatsächlich anders. Ich sage gleich was zu ganz kurz zu der Frage zur EU, gibt es da neue Entwicklungen? Ich finde es nicht ganz so neu, weil es war immer so, dass es letztendlich in allen deutschen Parteien Einzelpersonen gab, und die gibt es auch weiterhin, die halbwegs vernünftige Positionen auch gegenüber dem iranischen Regime vertreten, das heißt deutliche und scharfe Kritik. Sie haben recht, der aktuelle Fall ist ein Paradebeispiel dafür, aber man muss sich tatsächlich erstmal angucken, was daraus kommt. Also ob das wirklich einen Einfluss auf die zukünftige Positionierung der Gesamtpartei hat, ob es wirklich einen Einfluss auf die Formulierung der deutschen Außenpolitik hat. Ich bin zumindest mal skeptisch, solange das nur, so wie in den vergangenen Jahren, eine Person ist, die mal ein ganz vernünftiges Statement abgibt. Nichtsdestotrotz, es ist in gewisser Weise auffällig, dass Rouhani nun schon in mehreren europäischen Ländern war und in Deutschland noch nicht. Und es stimmt, das ist nicht die CDU, sondern es ist durchaus Angela Merkel und ihr Umfeld, die mit ganz vernünftigen Begründungen gesagt haben, warum sie das im augenblicklichen Zeitpunkt noch falsch finden. Ja? Sie haben hingewiesen sowohl auf die desaströse Lage der Menschenrechte im Iran, als auch zum Beispiel auf die Unterstützung der Hisbollah durch das iranische Regime. Also beides gute Punkte, aber es ist nach wie vor viel zu wenig. Ja? Also wenn es eine Möglichkeit gibt, solche Strömungen, sei es in der CDU, sei es in irgendeiner anderen Partei, zu unterstützen, und wenn das irgendwie mehrheitsfähig werden kann, womöglich bin ich der Erste, der Hurra schreit, aber das müssen wir erstmal sehen. In Bezug auf Europa, also da glaube ich, muss man doch sehr viel deutlicher, wirklich eine Mitschuld, nicht nur Europas, sondern überhaupt des Westens, das heißt auch der Obama-Administration, in aller Deutlichkeit formulieren. Die Syrien-Katastrophe, das war ja mit Ansage im Prinzip. Also seit 2011 haben in Syrien Entwicklungen stattgefunden, immer mit dem iranischen Regime als einem der ganz maßgeblichen Player in der Region, wo es immer wieder ganz klare Optionen gegeben hätte für den Westen, und das heißt sowohl für die USA als auch für die Europäer, eine komplett andere Politik zu machen. Sie haben das immer mit der Ansage nicht getan, dass sie gesagt haben, ja, wenn man das tut, könnte das zu einem Bürgerkrieg führen. Naja, dann haben sie es nicht getan. Und was gibt es jetzt? Das denkbar desaströste Ergebnis, ein komplett zerstörtes Land. Ja, mittlerweile die aktuellen Schätzungen sind, glaube ich, bei 500.000 Toten und Millionen von Flüchtlingen. Ja? Natürlich hätte es Optionen gegeben. Man hätte eine simple Flugverbotszone ziemlich früh einrichten können. Und allein das wäre ein ziemlicher Gamechanger gewesen. Ja? Man hätte sehr frühzeitig die anfänglich noch wie marginal auch immer, aber eben doch existierenden, halbwegs vernünftigen syrischen Oppositionskräfte unterstützen können. Hat man alles nicht gemacht und deswegen ist das eines der Ergebnisse. Aber auch die Unterstützung des iranischen Regimes, die alle europäischen Länder betrieben haben in den letzten 35 Jahren und die ganz besonders Deutschland und Österreich betrieben haben in den letzten 35 Jahren, also die beiden Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das iranische Regime im Nahen Osten diese desaströse Rolle spielen kann, die es eben gespielt hat in den letzten Jahren. Ja, und deswegen gibt es eine ganz unmittelbare Mitverantwortung natürlich der europäischen Politik und auch der amerikanischen Politik insbesondere, aber keineswegs ausschließlich der letzten 8 Jahre für diese katastrophale Situation, die es jetzt gibt. Ich stimme dir völlig zu, das ist also eine der wenigen positiven Sachen dieser Entwicklung ist, dass so ein paar Leute mittlerweile wirklich kapieren, dass es nicht immer um Israel geht, wenn es um den Nahen Osten geht, sondern dass es da ein paar andere Probleme gibt, die offensichtlich nichts mit der israelischen Politik zu tun haben. Und in diesem ganzen, also in diesem Desaster, in dieser Katastrophe, die wir gerade in Syrien sehen, einer der ganz wenigen Hoffnungsschimmer, so klein der auch sein mag, ist, dass es natürlich auch in Syrien Menschen gibt, die doch noch eine minimale Fähigkeit zur Erfahrung haben. Und wenn die sehen, dass sie einerseits vom IS traktiert werden, andererseits von Assad mit Barrelbombs ermordet werden und dann die Leute in israelischen Krankenhäusern behandelt werden, ja, dann kapieren ein paar Leute in Syrien, dass das irgendwie einfach nicht stimmt, dass Israel der große Erbfeind der Araber ist, sondern dass es offensichtlich um ganz andere Fragen geht und dass man vielleicht seine Position gegenüber Israel revidieren sollte. Es gibt Einzelne in Syrien, die das sogar ganz ausgesprochen machen. Es gibt einzelne Blogger. Nochmal, das sind keine Leute, die jetzt irgendwie Massenanhang hinter sich haben oder so, aber trotzdem muss man jetzt sehen, dass es so etwas gibt und versuchen, so etwas weiter zu unterstützen. Es gibt gewisse syrische Blogger, die das in aller Deutlichkeit mittlerweile formulieren. Es gibt durchaus auch wichtige Figuren aus der syrischen Opposition, die anfänglich gefordert haben, dass man jetzt endlich mal die Hetze gegen Israel einstellen soll und die mittlerweile eine Kooperation mit Israel einfordern. Sachen, die vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen wären im Nahen Osten. Dann würde ich jetzt sagen, Nima, Sie und dann vielleicht noch eine, zwei maximal Meldungen. Ah, und Sie habe ich und Sie wollten Sie auch noch. Okay, und dann würde ich die Liste schließen. Ja. Okay. Danke auch für die Vorträge. Erstmal, mein Name ist Nima Kehrte. Ich habe eine Frage an Sie, und zwar, was wäre die Alternative Ihrer Meinung nach zu diesem Atomdeal und wie kann man Ihrer Meinung das iranische Regime stürzen? Sammeln wir? Ja, dann sammeln wir. Ja. Okay, Sie mit dem gelben Shirt? Ja, meine Frage hat sich auch auf den Sturz von Iran gerichtet und wie Sie sich das aus rechtlicher Perspektive vor allen Dingen vorstellen. Ich glaube, einen Angriffskrieg sprechen oder von einem Sturz von Kindheit ergänzen. Ja. Harald? Ich wollte eigentlich nur Herrn Brumnik fragen, in Ihren Büchern schreiben Sie auch immer wieder von der Integration von Israel in die EU. Ist das für Sie, jetzt gerade Sie sprechen, haben ja auch irgendwie Vorträge gehalten über aktuelle Entwicklung in der EU, ernsthafte Optionen, das ist nur so ein hübscher Einfall, oder? Und ich würde auch interessieren, was Herr Giger dazu sagt. Okay, und Sie vor. Ja, ich hatte keine Frage, ich wollte eigentlich den Punkt aufgreifen, mit dem Sie vorhin eingestiegen sind, Herr Brumnik, nach den Gedanken und Gefühlen hier ins Gespräch zu kommen und eigentlich als Psychoanalytikerin meine Gefühle dazu rückmelden. Und zwar ist mir bei Ihnen beiden aufgefallen, beiden Vorträgen, die Bedeutung der Aufklärung, der politischen Aufklärung auch nochmal. Das hat mich auch ein bisschen erschreckt. Und hier an der IFO ist das Tradition und das finde ich sehr gut. Aber wie ist es an der Lauf? Oder Mikro? Ja, ja. Aber wie kann das an Ausbildungsinstituten wieder etwas mehr an Tradition gewinnen? Und das nehme ich einfach mit als Inspiration. In Aufklärung müssen wir uns erarbeiten über Streitgespräche, über eine Diskussionskultur, die da vielleicht auch wieder ein bisschen reanimiert werden darf. Dann noch ein. Ein Redebeitrag. Danke. Und zwar, wie erklären Sie sich überhaupt das Zustandekommen dieses Atomdeals? Also wie konkret, wie erfließt man Politik des Westens gegenüber dem Iran? Sind das rein wirtschaftliche Beweggründe gewesen? Weil sagen die Dienstreise von Gabriel kurz nach Zustandekommen des Deals mit einer Wirtschaftsdelegation sehr wichtiger deutschen Firmen wurde ja eben angesprochen. Aber kann es wirklich nur diese wirtschaftlichen Beweggründe, können die ausschlaggebend gewesen sein? Oder wie erklären sich überhaupt das Zustandekommen eines solchen Deals? dass der gewisse Fakten einfach ausblendet. Das war's. Also, ich würde sagen, wer soll? Ja, also, ich fange an, also ich kann es kurz machen. Heute werde ich mit Sicherheit nicht mehr dafür, dem Staat Israel einen Beitrag zu einer zerfallenden EU zu empfehlen. Das habe ich in Büchern geschrieben, die in besseren Zeiten verfasst worden sind. Insofern haben Sie völlig recht. Ja, politische Aufklärung, Psychoanalyse. Ich glaube, es ist nötig, auch an einer Institution wie dieser, sich mehr mit einer, nennen wir es mal, Psychogeschichte der Deutschen mindestens 1933, wenn nicht 1945, auseinanderzusetzen. Ich habe ja ein paar Beispiele gebracht für merkwürdige Projektionen, etwa Günter Grass und andere. Man muss sich klar machen, dass die meisten von Ihnen, so wie Sie hier sitzen, das ist dann jetzt die sogenannte dritte Generation, nach der Generation, die als Täter, Mitläufer oder Zuschauer den Nationalsozialismus mitgetragen hat. Und ich glaube, dass das schon auch, also bis weit in die familiäre Sozialisation bis heute und auch in die Wahrnehmung des Weltgeschehens mit hineinreicht. Und insofern glaube ich, wenn es das nicht ohnehin schon gibt, wäre das eine sehr sinnvolle Ergänzung des Lehrangebots. Mindestens in der Goethe-Universität, wo ich lange gewesen bin, gab es dann auch tatsächlich Seminare zu diesem Thema dritte Generation in Deutschland. Wobei man bei alledem natürlich nicht übersehen darf, wir können es heute in der Zeitung lesen, dass 20% der Bevölkerung dieses Landes inzwischen einen sogenannten Migrationshintergrund gibt. Also das muss man miteinander verschränken und zur Aufklärung bringen. Zum noch genannten Punkt, zur Frage des Regimesturzes. Wie ja, da sträubt sich jetzt bei mir alles dagegen, dass wir hier in der Stromstraße 2 in gemütlichen Sesseln uns einen am Ende noch gewaltsamen Regime-Change vorstellen. Also ich würde mein Blatt überreizen, ich kann dazu nichts sagen. Ich finde, was wir machen können und sollen, Solidarität mit der iranischen Zivilgesellschaft, sofern wir Kontakt mit ihr dort haben. Es gibt tatsächlich Internetverbindungen etwa von Israel in den Iran und Solidarität mit den exil-iranischen Gruppen in Europa, sei es, dass sie sich gegen das Regime positionieren, sei es, und auch das spielt noch eine große Rolle, dass es um iranische Flüchtlinge geht, die bis vor ein paar Jahren noch über die Türkei auch in die Bundesrepublik gekommen sind und keineswegs immer sehr gut aufgenommen worden sind. Ja, zu den drei Punkten. Das mit der EU geht, glaube ich, tatsächlich schnell. Ich freue mich, dass Sie das nicht mehr fordern. Ich habe das allerdings auch schon damals kritisiert, wie Sie das in Ihren Büchern geschrieben haben. In der Kritik des Zionismus zum Beispiel. Wir rezensieren ja mal gegenseitig unsere Bücher. Da habe ich auch schon gesagt, Sie haben das damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, so geschrieben, dass die EU ein Israel wohlgesonnenes Staatenbündnis sei. Ich habe das, glaube ich, so kommentiert, ja, das mag im Vergleich zur Arabischen Liga und der Organisation der Islamischen Konferenz vielleicht stimmen, aber ansonsten ist das natürlich eine merkwürdige Einschätzung zu sagen, dass die EU ein Israel wohlgesonnenes Staatenbündnis sei. Zur Frage, warum gibt es eigentlich diesen Deal und warum gibt es diese Appeasement-Politik? Ich glaube nicht, dass es ausschließlich wirtschaftliche Gründe sind. Das ist ein zentraler Aspekt und an dem, wie jetzt gerade auch die deutsche Wirtschaft und deutsche Politik agiert, sieht man, das ist ein gewichtiger Aspekt. Und ja, es geht um Milliardengeschäfte. Das spielt in jeglicher politischen Kalkulation natürlich eine entscheidende Rolle. Aber ja, es wäre falsch, das darauf zu reduzieren. Das ist schwierig. Das ist ein ganzes Konglomerat von Gründen, was nicht nur diesen Iran-Deal begründet, sondern die ganze Appeasement-Politik, diese ganze Beschwichtigungspolitik, die oft ja sogar hin bis zu einer offenen Kooperation mit dem iranischen Regime gereicht hat. Gerade in Deutschland, ja. Anfang der 90er Jahre war der iranische Geheimdienstminister in Deutschland, wurde beim BND und im Bundeskanzleramt empfangen. Das war die Zeit, wo in Deutschland iranische Oppositionelle ermordet wurden. So, ja. Also nochmal, das ist nicht nur Appeasement, das ist mitunter offene Kooperation. neben diesen ökonomischen Gründen gibt es politische Berechnungen, ja, die dann jeweils in den unterschiedlichen Ländern wieder andere sind. Da müsste man über, da geht es dann schon nicht mehr über den Westen zu reden. Da haben die USA andere Interessen als Frankreich und Großbritannien und die wieder andere als Deutschland. Bleiben wir vielleicht kurz bei Deutschland. In Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen. Zum einen diese lang gewachsenen sowohl ökonomischen als auch politischen Beziehungen. Aber es geht darüber hinaus. Es gibt im deutschen Establishment, Politik-Establishment, Leute, die reden ganz offen von der Notwendigkeit einer, ich zitiere, strategischen Partnerschaft mit dem iranischen Regime. Das ist eine Bündnisoption von Leuten, die eine anti-westliche Außenpolitik betreiben wollen. Das sind nicht irgendwelche Leute, das sind Leute in der Stiftung Wissenschaft und Politik, und zwar der ehemalige und der aktuelle Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Also die Stiftung, die quasi die deutsche Außenpolitik vordenkt. In Thinktanks der deutschen Bundeswehr, das ist nicht die offizielle deutsche Politik, aber in Thinktanks der deutschen Bundeswehr wird sogar darüber spekuliert, wenn wir als Deutschland so gute Beziehungen zum iranischen Regime haben, ist es dann vielleicht nicht sogar gut, wenn der Iran Atombomben hat? Weil wir haben ja keine. Ja? Vielleicht wollen wir sogar einen zukünftigen Bündnispartner gegen die Vormachtstellung der USA in der Welt haben, der eine Nuklearkapazität hat, wenn uns das schon verboten ist, aus fiesen, gemeinen Gründen, die irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Und da sind wir, kommt man natürlich in den Bereich der Spekulation, aber auch dieses ganze, beim Appeasement geht es immer auch um sowas wie eine Mischung aus Naivität und Feigheit. Also Naivität gegenüber den wirklichen Absichten dieser islamistischen Ideologie und Akteure und Feigheit, naja, man sieht ja, was das iranische Regime schon ohne Atombomben so angestellt hat, ja, wie es Regierung unter Druck setzt, dass es auch im Ausland Leute umbringt, dass es eine aggressive Außenpolitik betreibt. Dann denkt man sich ja, was werden die erst mit Atombomben machen? Wir versuchen mal nicht in ihr Visier zu kommen, dadurch, dass wir halbwegs nett sind zu ihnen. Das ist so ein bisschen die Psychologie der Appeasement-Politik. Ich glaube, Churchill war das wahrscheinlich, der gesagt hat, das Grundlegende einer Appeasement-Politik ist, dass man glaubt, man wird als Letzter vom Krokodil gefressen. Der Punkt ist, man wird am Schluss halt trotzdem gefressen. Ja, das muss man den Leuten irgendwie versuchen klarzumachen. Und als letzten Punkt, man muss immer in Erwägung ziehen, in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft wie der deutschen, ja, dass es sowas wie eine insgeheime Bewunderung für diesen antiwestlichen, antiliberalen und antisemitischen Furor des iranischen Regimes gibt. Das könnte man jetzt deutlich ausführlicher noch beantworten. Man muss sich mal angucken, wie toll deklarierte Neonazis das iranische Regime finden. Ja? Nichts von wegen Islamhass oder so, die lieben die Islamische Republik Iran. Die Frage, in Österreich verkaufen die T-Shirts oder wie die das denn nennen, Teehemden, damit es nicht so englisch klingt, mit dem Konterfei von Ahmadinejad, ja wirklich, von Ahmadinejad drauf und darunter das Slogan für eine Welt ohne Zionismus. Ja, die NPD schreibt in ihrem Parteiprogramm, dass die Islamische Republik ein wichtiger strategischer Bündnispartner im Kampf gegen die Weltzerstörer ist und so weiter und so fort. Aber auch jenseits von so deklarierten Nazis, noch deutlicher bei der Jobbik, also um eine einflussreichere Nazi-Partei zu nennen, die besten Kumpels des iranischen Regimes. Aber auch jenseits von solchen deklarierten Nazis, es gibt natürlich in der deutschen Gesellschaft und nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei politischen Entscheidungsträgern eine gewisse Sympathie mit diesem antiwestlichen, antiliberalen, und das ist letzten Endes immer ein antisemitischer Furor. Die trauen sich noch was, die Bullers. Ja? Die stellen sich hin und zeigen den Amerikanern und Israel mal, wo es lang geht. Wir können das ja nicht so ganz machen. Iranische Politiker spielen darauf öfters an, die schreiben ja gern Briefe an deutsche Politiker. Ja, Rafsanjani hat das öfters gemacht, ne, wo er dann immer sagt, so ja, wir wissen schon, durch den Zweiten Weltkrieg, eure vermeintliche Schuld, könnt ihr nicht so reden, wie ihr wollt, aber mit dem Bündnis mit uns, ne, geht das wieder besser. Ahmadinejad hat solche Briefe geschrieben und sowas spielt bis zum heutigen Tage eine Rolle. Zum Sturz des Regimes. Ich glaube, das ist letzten Endes, also man könnte jetzt aktuell über so eher realpolitischere Alternativen zu diesem Atomdeal reden, ja, scharfe Sanktionspolitik und so weiter und so fort, aber nochmal, grundlegend, wenn man die Gefahren loswerden will, die vom iranischen Atomprogramm und vom iranischen Regime ausgehen, dann muss man das iranische Regime loswerden. Daran kommt man nicht vorbei. Wie man das macht, naja, sowas ist nicht einfach, sowas ist schwierig und letzten Endes geht es darum, dass die iranische Bevölkerung, da bin ich ganz bei Ihnen, bei dem nächsten Anlauf, den sie irgendwann unternehmen wird, vergessen Sie nicht, 2009 war der letzte Anlauf, den gab es ja, das ist ja keine stillgestellte Gesellschaft, trotz der ganzen Brutalität, die das Regime in Anschlag bringt. Ein wichtiger Unterschied übrigens zum Nationalsozialismus, ne? Also große Teile der iranischen Bevölkerung, das Regime hat es nicht mal nach 35 Jahren geschafft, eine Volksgemeinschaft herzustellen, die wirklich funktioniert. Ja? sind halt keine Deutschen. Die wirkliche Alternative ist der Sturz des Regimes. Wie das im Einzelnen geht, das ist schwer zu sagen und es wäre tatsächlich ein bisschen albern, das jetzt in irgendeinem Hörsaal irgendwie auszubuchstabieren. Ich halte es nur für merkwürdig, gleich nach rechtlichen Grundlagen zu fragen. Also wenn man ein Regime stürzen will, dann ist das eine politische Einsicht, die sich auf Dinge wie kategorische Imperative beziehen kann. Ein Regime, was so eine Politik betreibt, hat keine Legitimität. Ja? Und deswegen muss es gestürzt werden, und zwar by any means necessary. Alles, was notwendig ist, um dieses Regime zu stürzen, am besten ist das, wenn die iranische Bevölkerung in die Lage versetzt wird, dieses Regime zu stürzen. Allerhöchstwahrscheinlich wird das nicht gehen, ohne Unterstützung aus dem Ausland, wie immer die dann auch ausschaut. Man kann nur negativ formulieren, was nicht mehr passieren darf, ist die Situation wie 2009, wo Millionen Iraner und Iranerinnen unter Lebensgefahr für ihre politische und persönliche Freiheit auf die Straße gehen und sowohl vom Westen als auch von der globalen Linken einfach verraten werden, im Stich gelassen werden. Ja? Das muss sollte beim nächsten Mal anders laufen. So. Und wenn man das hinbekommt, ja, dann sind die Chancen beim nächsten Mal auch besser. Wann es dieses nächste Mal gibt, weiß kein Mensch, aber dass es dieses nächste Mal geben wird, das weiß eigentlich jeder. Ja? Also dieses Regime ist nicht so stabil, wie manche Leute immer glauben. Auch 2009, wenn man nämlich Februar 2009 irgendwelche der großen Iran-Experten gefragt hätte, ist das Regime stabil, hätten die alle durch die Bank weg gesagt, ja. Und dann im Sommer 2009 gab es in allen iranischen Städten Massendemonstrationen, und zwar über Monate hinweg, die das Regime ziemlich an den Rand des Kollaps gebracht haben. Und eigentlich erst in der Situation, wie Obama dann seine Rede gehalten hat und wieder von den legitimen Interessen der Islamischen Republik geredet hat, hat er die Legitimität des Regimes, die durch die Iraner eigentlich in Frage gestellt war, also durch die Iraner, durch die oppositionellen Iraner halt, in Frage gestellt war, hat er die Legitimität wiederhergestellt und dem Regime signalisiert, ihr könnt mit jeder Form von Gewalt gegen diese Leute vorgehen, wir werden überhaupt nichts sagen. Ja? Oder sagen vielleicht ein bisschen wohlfeile Rhetorik. Das muss sich ändern. Das wäre die Unterstützung, die die iranische Bevölkerung braucht, um dieses Regime zu stürzen. Und darüber hinaus wird vermutlich auch noch das eine oder andere notwendig sein. Man kann mit dem alten autonomen Spruch enden, ohne Geld, ohne Waffen ist es nicht zu schaffen. Was wäre für Sie Krieg eine Alternative? Das ist eine merkwürdige Frage, weil das iranische Regime führt Krieg seit 1979. Es führt einen mehr oder weniger verdeckten Krieg gegen Israel, nämlich über seine Proxys, über die Hisbollah, über die Hamas, über den islamischen Dschihad und über andere Gruppierungen. Und vor allem führt es seit 35 Jahren Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Ich betone das nochmal, ja, nicht irgendwie ein paar hundert Leute wurden dahin gerichtet, sondern Zehntausende wurden im Iran ermordet, zu Tode gefoltert, vergewaltigt in Gefängnissen und umgebracht. Und Millionen von Menschen mussten ins Exil gehen. Und dieses Regime führt Krieg. Es führt Krieg im Irak, es führt Krieg in Syrien, es führt Krieg im Libanon und es führt Krieg im Jemen. Ja? Und dann ganze Frage, ja, ist Krieg eine Alternative? Der Krieg findet statt. Ja? In Syrien ist es am deutlichsten. Das iranische Regime führt Krieg in Syrien mit seinen Verbündeten, aber auch selber ganz unmittelbar. Und die Frage ist nur, ob es auf der anderen Seite Leute gibt, die dem etwas entgegensetzen oder nicht. Ja, die Frage ist ja auf der anderen Seite, was wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, die Kriege, die stattgefunden haben, jetzt im Irak und Ungarn. Wofür waren sie gut? Im Endeffekt haben sie diese Region nur. Die Diskussion mag ich jetzt nicht mehr aufmachen. Nee, das ist eine wichtige Frage. Ja, es ist eine wichtige Frage, aber die wird heute Abend nicht mehr geklärt werden. Wir haben noch einen Tisch beim Italiener reserviert und das müssen wir jetzt wahrnehmen. Ich bedanke mich bei beiden Referenten für die guten Beiträge, für die gute Diskussion, auch beim Publikum. Vielen Dank fürs Erscheinen. Wer mag, kann jetzt gerne noch draußen Wein mit uns einnehmen hier am Buffet. Und ich habe verbilligte Bücher mit.